Grüß Gott, grüß Gott. Herzlich willkommen zur 11. Episode des Stammtisches. Ein Podcast über Technik, Wirtschaft und Politik mit Bier und Empörung. Hinter dem Mikro der Hesse James unter den deutschen Podcastern, der Kai aus Limburg. Servus. Und das Hobby-Philosophenteam aus München, der Johannes. Ja, grüß Gott. Und der Jens. Einen wunderschönen guten Tag und liebe Grüße raus an die Hörer zum ersten Sommerstammtisch des Jahres 2014. Ich habe mir heute auch gleich schon mal einen leichten Sonnenbrand auf den Unterarmen geholt. Man sieht den roten Jens mir gegenüber. Hat er auch ein rotes Gesicht, ja? Das ja, nicht so sehr. Wie, die Ärmchen sind doch schon etwas hummerartig gerötet. Hummerartig, ja. Dr. Seutberg habe ich gefühlt vor mir sitzen. Dr. Seutberg, okay. Das ist ja mein absoluter Liebling. Von, wie heißt? Macht Sinn. Futurama. Genau, ja. Lieber Kai, was hast du für ein Bier mitgebracht? Ja, da muss ich jetzt etwas, wie soll ich denn sagen, länger ausholen. Es war ein Glücksgriff für unseren Stammtisch. Ich war vor knapp anderthalb Wochen dienstlich in den Niederlanden und da bei einem Kunden. Und es war eine relativ heftige Diskussion und wir haben uns ziemlich mit dem in den Haaren gehabt und hat ziemlich rumgeplärzt und so. Aber zum Schluss war dann alles gut und was hat er gemacht? Hat es zum Schluss auf den Verhandlungstisch meinen Kollegen und mir jeder einen Sechserpack belgisches Bier hingestellt. Das fand ich übrigens irgendwie sehr cool. Das Schöne daran ist, dass mein Kollege schon so einen Sechserpack von der letzten Verhandlungsrunde mit dem Kunden hatte und gesagt hat, Kai, nimm's mit nach München für deine Jungs. Ja? Und dann habe ich das direkt dann an dem Freitag ins Auto gepackt und war dann samstags ja in München unten und dann habe ich das dem Jens in die Hand gedrückt. Und jetzt haben wir mal das Glück, dass wir mal kein 0815 Bier trinken und sowohl in Limburg als auch in München das Bier haben. Mhm. Und wir trinken jetzt in den nächsten Folgen, denke ich, wahrscheinlich immer noch davon, weil das ist alles Starkbier aus Belgien. Das variiert von 7% bis hoch 10,5%. Also nichts, was man... Naja, also ich zumindest nicht, was man in rauen Mengen trinken kann. Und wir fangen heute an mit zwei Bieren aus diesem Sechserpack. Und zwar ist das Augustin, ja, ich denke mal, das Augustinerbier. Also so würde ich es ins Deutsche übersetzen. Wir trinken davon heute einmal die helle Variante, die blonde Variante. Und dann gibt es noch eine Donker-Variante. Und das ist das dunkle Bier. Ich war jetzt gerade eben nochmal auf der Webseite. Also die Brauerei gibt es wohl seit 1295. Das ist eine Klosterbrauerei. Drum ist eine Augustiner, genau. Sozusagen. Genau, ist eine Klosterbrauerei aus Gent. Ja, ich würde sagen, wir probieren erstmal. Prost, Männers. Ja, ich nehme einen Schluck hier. Prost. Okay. Wow. Süßlich. Also es ist ein schmackhaftes, also sehr süßliches Weißbier, würde ich jetzt sagen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre viel intensiver vom Geschmack, oder? Ich schmecke heute nicht so gut. Nee, schmeckt es für euch sehr intensiv, oder? Nee, nicht intensiv. Also nicht penetrant aufdringlich, wie oft Ales auch mal werden können. Ja. Und sondern eher schon angenehm süßlich. Aber du hast trotzdem das Gefühl, dass es dir wirklich deinen Mund komplett ausfüllt. Ne? Ja. Ja, also es ist natürlich sehr spritzig. Also es fühlt sich schon nahrhaft an, finde ich zugleich. Ja. Der Geruch auch. Da kannst du auch als Mensch schon mal so eine Fastenzeit überstehen. Ja, allerdings. Also, die macht dann auch noch Spaß. Wir haben es ja eben schon gemerkt, das habt ihr jetzt nicht, die Hörer nicht mitbekommen, in der Pre-Show praktisch habe ich den Fehler gemacht, weil ich wusste, das sind lebende Biere, also das reift noch ein bisschen in der Flasche nach. Hab ich gedacht, ich löse ein wenig den Hefesatz am Boden und habe es nur einmal kurz auf den Kopf gestellt und danach dann aufgemacht und dann gab es eine wahre Bierfontäne. Ja, mein ganzer Schreibtisch hier stand unter Bier. Was ich jetzt gelesen habe auf der Webseite, ist, dass das ja dadurch, dass das nachreift, dass das sich auch der Geschmack, je nach Alter des Bieres, in der Flasche nochmal ändert. Ja, also die schreiben, wenn man es innerhalb der ersten drei Monate, nachdem es abgefüllt wurde, trinkt, dann ist es, sage ich mal, milder vom Geschmack und heller von der Farbe. Ja. Und dann reift es in der Zeit nach. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wann das Bier abgefüllt wurde. Auf der Verpackung von den sechs Bieren stand irgendwie drauf, glaube ich, man sollte es vorm Oktober konsumieren. Also Mindesthaltbarkeitsdatum ist Oktober. Aber dadurch wissen wir natürlich nicht, wann es abgefüllt wurde. Ja. Ich finde die Farbe aber unheimlich schön. Ja, das ist wirklich fein. So. Also wir hatten hier das ähnliche Problem beim Einschenken. Ich habe ja während meiner Studentenzeit oder kurz vor der Studentenzeit doch auch mal in einer Bar gearbeitet und die kenne mich mit Biereinschenken deswegen aus. Und ich muss schon sagen, das war bisher eins der schäumendsten Biere, die ich jemals erlebt habe. Und das war schon sehr lustig, als dann wirklich so der untere Teil mit dem höheren Hefegehalt dann dazu kam. Dann hat aber richtig im Glas. Ja, das war wie so ein Tornado, der sich da unten entwickelte und wirbelte dann wild im Glas umher. Erneute Disziplin Biermeteorologie. Ja, also meins sprudelt immer noch. Das hat immer noch so, haben sich immer noch am Glasrand immer noch so kleine Hefebröckchen abgesetzt und das ist immer noch Schwärm absprudelt. Also ich muss sagen, also Farbe fein, beim Einschenken macht Spaß und beim Trinken sowieso, also schmeckt mir sehr, sehr gut. Hervorragend. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was das jetzt eigentlich für einen Geschmacksschwerpunkt hat. Ich bin jetzt auch nochmal, ich habe hier die letzten Tage so viel die Bierprobierer gehört. Schönen Gruß an die werden uns wahrscheinlich nicht hören, aber das ist ja auch ein überragender Podcast. Die sind schon gut, ja. Die sind super. Also ich habe da jetzt mal unheimlich viel von gehört. Und müssen wir was abgucken, was die gut machen? Nee, die teilen das ja ein. Erst gucken sie es an, wie sieht das Bier aus, was für einen Schaum macht es, dann riechen sie dran. Und also, was die da alles rausriechen, ich weiß nicht, ich finde das ja alles immer so ein bisschen Voodoo, ja. Also gerade wenn es um Wein geht auch. Aber, ja. Ich finde, bei Wein ist es weniger Voodoo als bei Bier, wenn ich ehrlich bin. Ja, glaubst du? Ich glaube, dass eigentlich ein Bier vielleicht eine größere Geschmacksvielfalt bieten kann, also aufgrund der Brauarten und so, als vielleicht ein Wein. Ich weiß es nicht. Ja. Ich finde ja, bei Bier weiß ich noch nicht so genau. Also da kam ich ja erst bei Pale Ale so ein bisschen da drauf, weil da steht ja dann öfter mal drauf, nach was es so schmecken kann. Mhm. Bei Rotwein und so ist es ja normal. Da steht dann drauf so was wie Schokolade, Banane und Kram irgendwo im Abgang. Ich habe das bei Wein, ehrlich gesagt, persönlich noch nie rausgeschmeckt. Aber da muss man wahrscheinlich auch einfach sich mehr damit beschäftigen. Wir machen einfach irgendwann mal eine Weinsendung. Was ich jetzt gerade noch interessant finde, weil ich es jetzt gerade lese noch auf der Webseite. Was, du liest nebenher Sachen oder wie? Ja, Wahnsinn, oder? Ich bin multitaskingfähig. Das, was da mit dem Misshaltbarkeitsdatum draufsteht, das ist wohl Kaffee, weil die schreiben hier Fermentation both in the bottle as in the barrel ensures a preservability for years with evolution in taste. Also kannst du das wahrscheinlich über Jahre hinweg lagern. Mhm. Ja. Also sehr süffig, aber ich glaube, also ich merke, dass das, ich habe heute nicht viel gegessen, war lange laufen, ich merke, dass das echt krass ist. Ja, das, also ich finde es vom Geschmack her nicht so alkoholintensiv, aber merkt ihr es auch? Also merkt ihr, dass es stärker ist als normales Bier? Nee, noch nicht, aber ich habe auch bisher nur genippt. Okay. Hm. Aber ich bin noch leicht alkoholisiert von gestern Abend. Wir haben gestern Kind gepinkelt. Kind gepinkelt, okay. Ja. Das sagt ja aber was, oder? Ja, klar, sagt mir das was, ja. Ja. Genau. Okay. Ja, also ich denke, da werden wir an dem Dunklen später, müssen wir dann auch nochmal vielleicht intensiver drauf eingehen. Ja. Und dann haben wir ja noch in Summe 4 weitere Biere dann. Können wir dann in den nächsten Folgen dann noch genießen. Oder wenn wir noch richtig lustig drauf sind, machen wir nachher noch 10,5%iges auf. Ja, ja gut, ihr habt den Vorteil, ihr trinkt ja nur zu zweit. Gut, ich habe eben die Hälfte da vorbeigeschüttet, also von daher trinke ich auch noch ein halbes, ja. Stimmt natürlich, ja. Das ist natürlich richtig. Aber ja, lecker. Mhm. Ja, lecker. Kai, Jens, du und ich, wir waren ja in Berlin vor. Richtig. Wie lange ist das jetzt schon her? Das war über den 1. Mai, also das Wochenende nach dem 1. Mai. Genau. Und da war ja was. Genau, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz nett, wenn wir davon mal kurz berichten. Und zwar waren wir beim Podlove Podcaster Workshop 14a, also 2014, erster Teil sozusagen, und haben uns mal so mit der deutschsprachigen Podcasting-Community getroffen, die da eben auch an diesem Publishing-System mitarbeiten oder es einsetzen, das wir auch haben. Und haben uns mal so ein bisschen Technik angehört, Leute angeschaut, die man so, wenn man Podcasts hört, wahrscheinlich häufiger hört und jetzt auch mal ein Gesicht dahinter hat. Ja. Wie fandest du es denn, Kai? Ich fand es unheimlich lustig. Also wie es da auch schon in der Einführungsrunde von der eigentlichen Veranstaltung gesagt hatte, sag ich mal, war das ja zum Teil sehr technisch, der Podcasting-Workshop. Also es ging viel um eben Aufnahmemethoden, diese Publishing-Tools und so weiter. Wenn du da jetzt innerhalb eines Podcasting-Teams nicht derjenige bist, der sich da so intensiv mit einem auseinandersetzt, das bist ja du in dem Fall, Jens, ja. Ist es natürlich, ich sag mal, ich habe natürlich eine hohe Technik-Affinität, von daher hat mir das trotzdem Spaß gemacht. Ich glaube halt, wenn du damit halt überhaupt nichts am Hut hast, dann wäre es wahrscheinlich, zumindest die Vormittagsveranstaltung wäre ein bisschen zäh gewesen. Aber ja. Ich fand halt eigentlich auch das Tolle, dass man einfach mal die Leute kennengelernt hat. Es waren viele interessante Leute dabei. Und wie wir ja auch schon festgestellt haben, eben teilweise ja ganz andere Persönlichkeiten als die wir im normalen Freundeskreis haben, ja, vom Background her, ja. Mhm. Das war ganz lustig, der Kai, der hat sich vorgestellt als, hallo, ich bin der Kai, ich kann eigentlich nichts, aber ich setze mich halt hin, rede ein bisschen was und trinke Bier. Ich habe gesagt, ich kann nichts, ich mache nichts. Okay, ja. so viel Zeit muss sein, ja. Also, das tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht diskreditieren. Ja, genau so war das, ja. Nee, es war schön, also es war auch einfach schön, mal in Berlin zu sein. Ja, ich finde halt Berlin so geil, weil das so schön versifft und verranzt ist. Und ja. Wenn du halt als Münchner nach Berlin kommst, das ist einfach... Ja, wir haben die Welt. Ja, wie habe ich zu dir gesagt, Jens? Ich glaube, ich war den Ersten. Ich kam Freitagabend an und habe dann auf noch einen Freund, der auch in Berlin war, gewartet und stand da draußen in Mitte an der U-Bahn-Station. Und innerhalb von 5 Minuten habe ich in Anführungszeichen mehr Freaks, also Freaks in Anführungszeichen, gesehen, als du sonst vielleicht in München oder geschweige denn hier in Limburg in der Kleinstadt vielleicht in einem Monat siehst. Ja? Also so von den, wie die Leute angezogen sind und wie die so auftreten und so. Also es war mal wieder eine schöne Alternative zu dem normalen Umfeld. Genau. Was ich auch aus Berlin mitgebracht habe, das sind 2 technische Neuerungen. Das erste wird sein, dass sich unsere Audioqualität merklich verbessern wird, weil eins der Tool in der Toolchain jetzt sein sogenanntes Multitrack-Feature eingeschaltet hat. Das heißt, die können tatsächlich so Nebengeräusche unglaublich gut rausfiltern. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, was da passieren wird, ob man das in der Audioqualität hört. Und was damit noch einherkommt, man kann jetzt tatsächlich in Redeanteile so Statistiken ziehen. Ist total abgefahren. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Mal so softwareseitig oder wie lange? Rumgebastelt. Ja, also im Grunde genommen diese Post-Production-Software, Auphonic heißen die. Da schmeißt du deine, bei uns jetzt 4 Spuren rein, nämlich die Einspielerspur, wo unser Intro draufgespielt wird und dann jeder Redner. Mhm. Und dann erkennt Auphonic automatisch, wann bei einem Mikrofon ein Redesignal ist, ja, ein Nutzsignal sozusagen. Mhm. Und derjenige, der redet, der wird dann als aktiv markiert auf seiner Spur. Mhm. Und dann kannst du im Grunde genommen hinterher so eine Timeline machen und sagen, okay, Mikrofon 1, ist jetzt keine Ahnung. Der Johannes, der hat geredet von Sekunde 7 bis 7,5, weil er nur kurz Hallo gesagt hat. Und dann aber irgendwie von Minute 34 bis 37 und dann wieder von 37,30 bis 37,45 und so weiter und so fort. Und dann geht es halt so die ganzen 200 Stunden, die wir im Normalfall aufnehmen. Und dann könntest du hinterher, ich habe das jetzt mal so ein bisschen mir versucht hinzubasteln, bin noch nicht wirklich weit gekommen, weil ich nicht so wirklich Ahnung von JSON-Files habe. Kann ich dir mal erklären irgendwann? Ja, also den Aufbau verstehe ich schon. Ich weiß noch nicht so, wie ich mit meiner Auswertungssoftware da drankomme. Mhm. Ich habe noch keine schöne Möglichkeit, da Datentransformation zu machen drauf. Was benutzt du denn zur Auswertung oder was willst du zur Auswertung nutzen? Das erste, was ich jetzt genommen hätte, wäre R. Das ist halt so ein Statistikpaket. Aber da gibt es bestimmt diverseste coole andere Tools. Stimmt, ja. Und da könntest du, also was ich definitiv machen möchte, ist mal schauen, wer von uns in welcher Folge welchen Redeanteil hat. Mhm. Den Schwafelsack kann man genau, quasi ausmachen. Genau, den Schwafelsack des letzten Jahres. Oder, und was ich auch noch interessant finden kann, du kannst es natürlich, wir haben ja auch nur Informationen zu Kapiteln. Mhm. Also ich schreibe ja in unsere Datei rein, welches Kapitel ab wann, wie lange dauert. Mhm. Und dann könntest du da theoretisch auch noch eine Kapitelauswertung machen. Also keine Ahnung, wie häufig haben wir schon über Biofleisch oder Bioernährung geredet. Mhm. Das finde ich mal interessant, so, ja. Sich anzugucken, wer da eigentlich am meisten was von sich gibt. Statistiken finde ich ja immer schön. Ich finde das halt total geil, wenn du halt wirklich so dieser Vision näher kommst, dass du diese ganzen Metadaten, die entstehen, alle messen kannst irgendwie. Alle messen, auswerten und im Optimalfall auch noch durchsuchen könntest. Ja. Also das eigentliche Ziel dahinter ist ja zu sagen, ich habe mal in einem Podcast diese und jene Aussage gehört, kann ich die durch einen Suchalgorithmus wiederfinden? Mhm. Also sozusagen durchsuchbares Audio. Weil letztendlich, wenn du dir anschaust, wie viel Meinungen, Wissen und Kommentare zu verschiedensten Themen von verschiedensten Leuten geäußert werden, ich glaube, Text wird deutlich überschätzt und Sprache deutlich unterschätzt, weil man es einfach derzeit nicht parsen kann. Ja, ja, das ist bestimmt was dran. Ja, also das war für mich so wirklich das Killer-Feature dieses Workshops. Zusammen mit dem in Berlin sein. Finde ich auch ziemlich cool, ja. Gut, gleichzeitig mit dem Beginn des Sommers in dieser Woche waren ja auch gerade heute die Europawahlen. Es ist jetzt was haben wir? Kurz vor 8:30. Das heißt, die Wahllokale sind in Deutschland schon geschlossen, in Italien noch nicht. Das heißt, es gibt noch keine europaweiten Statistiken, aber es gibt schon deutsche. Gibt's schon. Genau. Ernsthaft? In Italien haben die dann bis 21 Uhr auf? Oder? Nee, bis 23.30 Uhr oder irgendwie sowas habe ich heute gelesen. Aha. Mhm. Aha. Das ist ja, weil nachmittags geht da ja nichts. Weil der Italiener an sich, der ist ja nachmittags faul. Nee, ich glaube einfach, dass das dass die einfach so ein bisschen abendlastiger sind. Ja, wobei meine Cousine hatte lange Zeit für einen italienischen Modekonzern gearbeitet und die hat es definitiv bestätigt. Also die Mittagspause ist wirklich lang. Die machen da echt nichts. Den ganzen Nachmittag machen die nichts und arbeiten abends dafür länger. Mhm. Das fand sie natürlich als Deutsche irgendwie ätzend. Deshalb ging ihr erst am Anfang total auf den Sack. Ja. Die wollte halt um 6 heim. Aber da läuft es halt einfach ein bisschen anders. Aber hat die gesagt, was heißt, die arbeiten Mittag nichts, die gehen heim oder was? Oder sitzen dann so lange beim Essen? Ja, oder? Eben, ja, also viele gehen natürlich dann irgendwo hin zum Essen, hängen dann rum und keine Ahnung, manche machen Schläfchen dann zu Hause. Also da, wo sie war, das ist, kann man ja sagen, das ist Diesel. Die waren da quasi, das ist quasi ein richtiges Dorf. Und quasi, du bist da nicht, die sind alle irgendwie unter sich die ganze Zeit, abends, wenn die irgendwie zum Essen gehen oder sonst irgendwo. Und das ist dann auch kein Problem. Gehst halt mittags kurz nach Hause und pennst 2 Stunden. Hm. Und dann gehst du wieder runter arbeiten. Wäre das für euch was? Nee, nicht so meins. Ehrlich gesagt. Also. Nee, aber das ist, also sagen wir mal so, vielleicht, da müsstest du halt, also wenn du, da müssen es natürlich, diverse Umstände müssen anders sein, weil wenn du halt einen Arbeitsweg hast, der schon allein mal eine halbe Stunde ist, dann verschwendest du einfach so viel Zeit hin, zurück, wenn du das 4-mal am Tag machst. Ja, du willst ja auch nicht die ganze Zeit mit deinen Kollegen irgendwie da rumhängen. Das sowieso nicht eigentlich. Also, das ist ja auch das, was sie gesagt hat, warum sie dann nach 4 Jahren oder so dann auch mal den Abflug wieder gemacht hat. Es ist halt so, du kommst eigentlich aus dem Modus nicht raus. Du bist halt immer quasi irgendwo abends, wenn du dich mit den Leuten triffst, es geht um die Arbeit, es geht immer um die Arbeit. Das ist halt so ein bisschen dieses Silicon Valley-Ding. Irgendwie. Ja. Auch wenn das natürlich die Umstände geil sind, die Firmen kümmern sich um dich, bezahlen dich gut, du musst dich um wenig kümmern, aber du kommst irgendwie, du bist halt eher, also du bist halt so ein Rädchen. Du arbeitest eigentlich immer irgendwie so ein bisschen für die Firma. Also allein dieser Cut zwischendrin, das wäre für mich total schwierig, mich danach wieder zu motivieren. Mhm. Also da bin ich dann doch sehr deutsch, dass ich sage, hey, wenn ich daheim bin, dann habe ich das Ende mit Arbeiten und dann kann ich meinen Feierabend genießen. Mhm. Aber gut, wir waren ja bei den Europawahlen. Das ist mir gerade wieder eingefallen vorhin, als du über deine Statistik-Sache von dem Podcast erzählt hast. Ja. Da bin ich nämlich letztens irgendwie auch drüber gestolpert. Das ist eine Internetseite, Priceonomics heißt die. Die sagt, we help companies crawl data from the web. Also da geht es eigentlich nur um sowas, Metadaten sammeln oder andere Daten, auch lustige Daten, die dann zu clustern und irgendwelche Rückschlüsse draus ziehen, wie auch immer, und die aufzuarbeiten. Und da sind echt coole und interessante Sachen dabei. Da gibt es dann zum Beispiel irgendwie, letztens habe ich, wie viel kostet deine Favorite Band oder sowas zu booken, und dann bauen die das halt runter von das Höchste, alles was über $150,000 pro Auftritt kostet, bis runter auf 1.000, und listen das alles auf, schreiben darüber. Und also wirklich, also das ist nicht nur die Statistik, sondern die schreiben halt dann einen richtigen Riesenartikel darüber und fragen sich dann, warum kostet der eine so viel und der andere irgendwie so wenig. Also das kann ich am Talent liegen, es kann auch irgendwie oft nicht an den Plattenverkäufen liegen, also meistens schon und so. Das ist sehr interessant. Also einfach so Daten sammeln und dann schauen, was diese Daten so hergeben. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Ja, klingt gut. Europawahlen. Mich hat gerade der Schlag getroffen. Die Front National ist in Frankreich stärkste Partei geworden. Habe ich mir auch fast schon gedacht. Das ist ja. Wo haben die bekommen? Weiß ich nicht. Steht hier. nee, ich weiß es nicht. Und bei wo guckst du? Süddeutsche. Gibt ja noch das rechtsextreme Parteien in Europa, die goldene Morgenröte in Griechenland liegt zwischen 8% und 10%, NPD bei 1%, AfD und National ist Frankreich 23%, niederländische PVV 12,2%, Österreichs FPÖ bei 20,5%, Dänemarks DF bei 26,9%. Das ist doch übel, oder? Jobbik in Ungarn 17,8%. Ja, leider. Aber überrascht es euch? Irgendwie war das doch schon so ein bisschen abzusehen bei diesem Europa, das irgendwie nicht zusammenwachsen will und dann, wenn man merkt, irgendwie, oh, den einen geht's besser, den anderen geht's schlechter, irgendwie jeder guckt auf den anderen irgendwie mit Argwohn und das ist eigentlich total der Anti-Gedanke von Europa, der sich da mittlerweile entwickelt hat. Und was resultiert daraus? Jeder wählt natürlich national, weil man ja die nationalen Interessen vertreten will und nicht die international-europäischen Interessen, ja, sondern seine vertreten haben will. Und da bleibt nichts anderes, als rechts zu wählen. Und das hat sich doch in den letzten Jahren, oder nicht in den letzten Jahren, im letzten Jahr und in den letzten Monaten vor allem schon, so ein bisschen verstärkt gezeigt. Aus der Erweiterung. Aber glaubt ihr, das ist eine Folge von diesen Krisen? Oder? Ja, natürlich, das resultiert schon auch aus der Krise. Ich meine, das definitiv. Wenn du siehst, dass es irgendwie nur noch, was weiß ich, maximal einem Drittel in Europa eigentlich gut geht und dem Rest eigentlich ziemlich miserabel. Mhm. Aber ihr seht das also als klares Votum der Bürger gegen Europa? Das ja, schon stark. Zumindest, also ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen, Europa generell ist scheiße, sondern die Art und Weise, wie es momentan immer gehandhabt wurde. Dieses Europaparlament hat ja niemand so richtig verstanden. Jeder hat gesehen, na gut, die machen halt einen Haufen Reglementierungen über Schwachsinn, verbraten viel Geld, bringen aber nicht viel und Interessen, also jetzt europäische, gesamtheitliche Interessen, sodass man sagt, irgendwie, das bringt alle zusammen, bringt alle weiter. Das wurde ja nie so vom Europaparlament nach außen getragen und keiner hat es so verstanden. Wurde, glaube ich, auch nicht gemacht und natürlich sagen dann alle, was sollen wir dann damit? Irgendwie geht es uns schlechter als davor. Mhm. Was soll der Kram? Die Frage für mich ist eben, deshalb frage ich danach, was ist die Motivation der Leute, diese nationalistischen Parteien zu wählen? Weil ich auch unterstelle, da will ich mich gar nicht von ausnehmen selbst, dass ein Großteil der Wähler sich ja gar nicht mit dem Gedanken Europaparlament wirklich beschäftigt und deshalb da wahrscheinlich irgendwie ja, allgemein überlegen, dass ich glaube, dass halt viele, die rechtsextrem jetzt wählen oder nationalistisch wählen, eben sagen, oh, wir haben so viel Zuwanderung und jetzt soll noch mehr aus dem Osten in Europa integriert werden und so weiter. Mhm. Ich denke, das sind da eher die Motivation dahinter, weil ich glaube nicht, dass sich der Otto Normalwähler wirklich gesagt hat, ach, das scheiß Europaparlament, die stimmen nur über, was wird immer, die Banane, wie krumm sie sein muss und so ab. Ja. Ich glaube, so weit geht die Beschäftigung mit dem Thema gar nicht. Aber zumindest, dass sie merken, dass es irgendwie das, was dort insgesamt passiert, mit ihnen relativ wenig zu tun hat und ihnen eigentlich bisher eher Schlechtes als Gutes gebracht hat. Das ist schon so mein Gefühl. Denn wenn man das jetzt so ein bisschen verfolgt hat, irgendwie bei so Lokalbefragungen und so, da wurde ja dann schon etwas zugespitzter gefragt und dann merkt man schon, dass in vielen Ländern, wenn du mal abstimmen würdest, die würden alle wieder irgendwie den Euro nicht mehr abwählen und würden sagen, sie kehren wieder zurück zu ihrer Ursprungswährung und viele würden sogar austreten aus der EU, weil sie denken, es würde ihnen deutlich besser gehen. Da hat man, das ist ja selbst so in Deutschland so, wenn du da überlegst, wie viele Verfechter sind, Bayern sollte austreten aus Deutschland, weil uns geht es ja so gut, wir müssen so viel bezahlen und das geht ja nicht. Alleine sind wir viel besser dran, also gehen wir raus aus dem Kram. Und das ist ja im Kleinen wie im Großen das Gleiche und so solche Bewegungen hast du in ganz Europa mittlerweile, die das für Land haben wollen. Ich habe letztens gehört, dass es so eine ganz eigenartige Dynamik geben soll, wie Politiker ihre nationale Politik gegenüber europäischer Politik darstellen. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Anlass das war, hatte irgendjemand gesagt, naja, wenn halt irgendwas Positives in Europa passiert, dann stellen sich die Regierungschefs hin und erzählen, was für tolle Arbeit sie geleistet haben und die Regierung geleistet hat, ja. Und alles Gute wird dann immer auf die nationalen Regierungen sozusagen projiziert. Und jedes Mal, wenn irgendwie Sachen abgestimmt werden oder irgendwie in Gesetze oder Richtlinien gegossen wird, die jetzt weniger populär sind, dann wird das gerne so nach Brüssel zugeschustert, so, ja, das Europaparlament oder die Europäische Kommission und keine Ahnung, was die da schon wieder wollen mit ihren Gurken und Bananen und so was weiß ich, Zeugs. Also das ist... Man legt sich so aus, wie man es gerade braucht. Ja. Ich meine, letztendlich ist halt Europaparlament immer noch so ein Parlament zweiter Klasse in der Wahrnehmung vieler. Ja, klar. Obwohl man da, glaube ich, als Abgeordneter deutlich mehr verdient als Abgeordneter im Bundestag. Tust du auch und du kriegst auch noch so viel. 25.000 Euro im Monat oder so? Und du bekommst noch 25.000 Euro im Monat. Also alles. Und du bekommst Diäten plus Zulagen, genau. Plus aber du bekommst noch für deine Familie und so extra Vergünstigungen. Ja, so Flüge und so, genau, ganze Kram. Also da hast du schon relativ gut und bist insgesamt aber nicht ganz so ausgelastet wie im Bundestag. Mhm. Ich möchte ganz kurz nochmal meiner Chronistenpflicht nachkommen und nochmal die deutschen Ergebnisse zumindest in der Hochrechnung erläutern und nennen zumindest. Also Union, CDU, CSU 36%, die SPD 27,5%, die Grünen 11%, die AfD 6,6%, die Linke knapp 8%, FDP 3%. Und dann sind, ich glaube, 5 oder 6 so Mini-Parteien, sehr wahrscheinlich im Europäischen Parlament vertreten, nachdem hier diese 3%-Hürde gefallen ist. Freie Wähler 1,4%, Piraten 1,3%, ÖDP 0,7%, NPD 0,8%, die Tierschutzpartei, das finde ich richtig krass, 1,1%. Tierschutzpartei. Zumindest mehr als die NPD, das ist schon mal nicht so schlecht. Und die Familienpartei 0,7%. Das ist doch krass, oder? Dass fast so viele Leute Tierschutzpartei wählen wie die Freien Wähler und die Piraten. Mhm. Aber diese AfD, die nimmt in letzter Zeit ganz schön viel Schwung an. Überall, wo sie auftritt, kommt sie an. Ja, der Punkt ist halt einfach, wenn ich glaube, dass die kleinen Parteien natürlich jetzt überproportional viel Prozente kriegen, weil die Wahlbeteiligung natürlich sehr, sehr gering ist. Ja? Mhm. Also zwar besser als beim letzten Mal, so 9, aber 47,7% ist natürlich nicht so wirklich viel. Mhm. Was wählt? Was war der bei der Bundestagswahl? Wo lange war der? Knapp bei 80, oder? Ja, ich glaube, das sind so ungefähr die Größenordnungen. Also von daher, dann, ich glaube, dass halt einfach die Wähler der kleinen Parteien natürlich eher auch zu einer Europawahl gehen, als vielleicht der Wähler, der im Zweifelsfall irgendeine große Volkspartei wählt und einfach sich sagt, oh, Europawahl geht mir ziemlich am Arsch vorbei, gehe ich hin. Ja. Also von daher, denke ich, darf man das nicht überbewerten. Ja? Aber die Verhältnisse zueinander, das ist natürlich schon krass. Also die Piraten spielen echt keine Rolle mehr. Nee, die sind halt mal hochgeschossen, weil sie halt gute Themen hatten zur richtigen Zeit. Haben halt dann das Problem gehabt, dass sie so dezentral organisiert waren, dass überhaupt nichts dabei rumkam. Jeder hat halt irgendwas gemacht und im Endeffekt sind sie dann in einen Fettnapf nach dem nächsten getreten. Ja. Damit machst du dich selber einfach unglaubwürdig und auch unwählbar, weil du einfach nicht weißt, woran soll ich glauben, wenn die eine Stadt was anderes sagt als die andere. Das war ja immer so das Problem, dass es keinen gemeinsamen Strang so richtig gab. Mhm. Jeder hat irgendwo vor sich hingeplappert. Und wen wählst du dann? Ja? Also dann fühlst du dich zwar irgendwie schon dem einen zugehörig, aber das, was der andere sagt, findest du dann wieder bescheuert. Wird schwierig. Mhm. Ja, das Interessante ist halt, jedes Mal, wenn ich vor einer Wahl den Wahlomat anschmeiße, habe ich fast, also eigentlich bei den letzten Wahlen immer höchste Übereinstimmung mit den Piraten. Mhm. Ja, auch jetzt wieder Europawahl, Wahlomat angeschmissen, weil ich mich ehrlich gesagt nicht so mit den Inhalten so stark beschäftigt habe. Mhm. Ganz klar wieder oben ein paar Piraten. Ja. Mhm. Also schon. Ist bei mir schade, das Gleiche. Ja. Schade, dass das so, eigentlich nicht so wirklich eine ähnliche Entwicklung genommen hat, wie das Ende der 70er, Anfang der 80er die Grünen geschafft haben. Das hätte mir gut gefallen. Ja. Hätte mir gut gefallen. Im Endeffekt einfach besser organisiert dann und gemeinsame. Einfach von vornherein gemeinsame Sache gemacht. Und das war natürlich eher so eine Internetsache, wie man es halt immer so macht. Es gibt halt Gruppierungen und jeder fängt dann da mal an mitzumachen und findet es dann gut, aber findet es dann schnell wieder nicht mehr so gut und springt dann ab. Und irgendwie gibt es einfach dann zu viele unterschiedliche Meinungen. Und es gibt keinen, der dann irgendwo, und keiner fühlt sich wahrscheinlich auch verantwortlich oder übernimmt mal das Ruder, um so einen Generalsplan aufzustellen. Und eigentlich will das ja auch wahrscheinlich keiner. Genau, das ist nämlich das Problem. Ja. Also letztendlich ist das so ein bisschen wie, kennt ihr Diaspora als Facebook? Ja. Ersatz sozusagen. Ja. Das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das gern, da die Piratenpartei schon damit, so ein bisschen wie, Leute bauen ein soziales Netzwerk, die eigentlich keinen Bock auf soziale Interaktion haben. Ja. Ja. Und bei den Piraten ist es so ähnlich. Leute machen Politik, die eigentlich Politik, so wie sie heute gemacht wird, total dämlich finden und das eigentlich am liebsten mal neu erfinden wollen. Ja. Ja. Und das trägt halt dann einfach nicht, weil dann plötzlich du dich an Spielregeln halten musst, die du eigentlich total bescheuert findest. Man muss du kommst halt einfach mit so einer Einstellung halt nicht irgendwie bei einem Großteil der Bevölkerung an oder zumindest bei einem so großen Teil der Bevölkerung an, dass du dir wirklich eine Relevanz erhältst. Ja, und das Schlimme ist, die machen sich halt auch selber die Partei kaputt. Mhm. Ja. Also weil die halt sagen, ja, finde ich irgendwie blöd, hier dieses Partei rumgetue, und dann werden halt Bundesparteitage mit Geschäftsordnungsanträgen gelähmt. Ja. Ja. Also ja, ich glaube, die Piraten, das ist irgendwie so eine Totgeburt. Glaubt ihr denn, dass die AfD eine wirkliche Volkspartei in Anführungszeichen wird? Also glaubt ihr das? Ja? Ich glaube nicht, dass die Volkspartei wird. Nee, aber in Staat ist vielleicht wie die Linke oder sowas. Ich glaube, dass die einfach die die sind die Alternative. Die sind die Nachfolger der FDP im 21. Jahrhundert. Ja, würde ich auch sagen. Der Neoliberalismus ist abgelöst durch so ein liberalen Nationalismus. Die hat jetzt auch gesagt, dass die eher so eben die Alternative für die FDP sind. Nationalismus, ja. Ja, das ist auch also meine Befürchtung. Ja. Themen, ich glaube, die dann, ja. Mhm. Ich glaube, dass die FDP, die sich nochmal wieder berappelt, ist echt fraglich. Hm. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ja. Hm. Habt ihr euch denn mal intensiver mit der AfD beschäftigt? Intensiv also mit den Kandidaten und so und den Inhalten? Nee, das ist mir, mir reichen da dann immer so kurze Plakatsachen und sonstiges, was man mitkriegt über Medien, und dann bilde ich mir recht schnell die Meinung, ob ich das für mich interessant finde oder nicht, und da merke ich halt dann schon schnell, dass mich das eigentlich ziemlich abturnt, und dann interessieren mich da auch die Köpfe dann nicht, weil dann denke ich mir, das sind ja dann noch größere Idioten als das, was dann eigentlich da auf dem Plakat steht, weil das ist ja eigentlich dann nur noch das getrichterte, gefilterte, was unten rauskommt. Hm. Also ich setze mich generell nicht mit sowas auseinander. Ich habe für mich die klare Regel: mit Nationalisten setzt man sich nicht auseinander, die lacht man aus. Ja? Reminiszenz an Holgi. Also ich kann die nicht ernst nehmen und will mich auch nicht mit denen auseinandersetzen. Geht mir ähnlich. Also ich habe es auch noch nicht. Aber ich meine, es ist halt Populismus und das ist verfängt halt. Ja, das hat ja schon immer funktioniert. Genau. Ja, aber die Tendenz, die da jetzt bei den Europawahlen zu erkennen ist, mit diesem in Anführungszeichen Rechtsruck und auch, was ich interessant finde, Joe, du hattest eben angesprochen, dass es halt nur noch einem gewissen Prozentsatz der Länder in der EU finanziell oder wirtschaftlich gut geht. Da ist, glaube ich, dann irgendwie die Motivation, nationalistische Parteien zu wählen, eben zu sagen, hier, ich schütze mein Land vor noch mehr Zugriff oder noch mehr Einfluss von außen, die mich vielleicht finanziell schlechter stellen. Aber auch in den Ländern, in denen es ja wirtschaftlich schlecht geht, wenn ich mir das jetzt anschaue, dass da auch in Griechenland oder in Ungarn da die nationalistischen Parteien auch einen relativ hohen Prozentsatz erhalten haben, dann ist die Motivation der Wähler zu sagen, hier, wir haben keinen Bock, uns da jetzt von Deutschland, Frankreich und der EU in Brüssel irgendwie was aufzudiktieren zu lassen. Ja, also ja, ist, genau. Ist so. Ich habe das ja eigentlich als Beispiel für beide Richtungen gesehen. Also ein Land wie Deutschland wählt halt, oder sagen wir mal, so eine große Gruppierung in Deutschland wählt natürlich eher nationalistisch, weil sie sagen, ja, die Osterweiterung tut uns nicht gut, weil natürlich wir genau an der Grenze sind. Wir sind das reichste Land, was halt genau das alles auffangen soll, was halt von Rumänien und Ukraine und sonstiges ankommt. Das finden natürlich alle scheiße, ist ja klar. Und in einem Land wie Griechenland, denen es halt richtig dreckig geht, die denken sich halt, was soll der ganze Scheiß? Ehrlich gesagt ging es mir früher deutlich besser. Irgendwie konnte ich irgendwie davon, von der Olivenernte, konnte ich früher irgendwie leben. Mittlerweile kann ich das nicht mehr und so ähnliches. Also ist ganz Europa insgesamt, tut mir nicht gut. Und dann wähle ich natürlich auch nationalistisch, weil alle anderen sind ja pro Europa. Also komme ich ja nicht drum um. Insofern hast du natürlich bei denen es gut geht, hast du nationalistische Tendenzen, weil die halt Angst haben, dass es ihnen da schlechter gehen könnte. Und denen es schlecht geht, die finden es eh scheiße, weil es ihnen ja schlechter, wirklich schlechter geht als früher. Weil letztendlich, man, also Populisten, es ist immer so ein Spiel mit der Angst. Ja. Und Leute haben halt einfach, viele Menschen haben Angst. Ja? Entweder was zu verlieren oder etwas aufgeben zu müssen oder dass ihnen etwas weggenommen wird. Genau. Angst ist ja immer das Beste eigentlich, womit du deine Macht eigentlich sichern kannst. Wenn du den Leuten Angst machst, dann bist du halt schnell im Spiel. Und Angst zu verbreiten in der Bevölkerung oder bei Menschen ist relativ einfach. Der Mensch ist da schon sehr anfällig dafür. Ja. Womit wir beim nächsten Thema wären. Wer hat Angst vor dem Chlorhähnchen? hattet ihr eigentlich heute früh? Ehrlich gesagt, habe ich Frühstück hatte ich Chlorhähnchen, ja. ehrlich gesagt, also als ich davor gelesen habe, als es bei der Themenauswahl drauf kam, habe ich erst gelesen, wer hat Angst vor Chlorhähnchen? Ich dachte, hä? Was soll denn der Scheiß? Gut, dann dahinter habe ich dann verstanden, okay, Tipp, okay, ja. Das macht Sinn. Aber ich habe in der ganzen Tippgeschichte nicht vom Chlorhähnchen gehört. Ja. Hattet ihr auch diesen Türhänger von Camp Act bei euch an der Tür hängen? Nee. Okay, kennt ihr nicht? Es gibt so eine NGO oder so eine Kampagnenplattform, die heißt campact.de und die haben zumindest in meinem Umkreis an jede Wohnungstür so einen kleinen Türhänger hingehangen mit, was war der Inhalt, stoppt die TTIP-Verhandlungen, jetzt bald geht irgendwie TTIP in die neue Verhandlungsrunde, also dieses transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA abzuschließen. Und gleichzeitig war dann eben der Aufruf von Camp Act, wählt bei den Europawahlen doch bitte nicht die Parteien, die im Rahmen dieser TTIP-Verhandlungen unsere Demokratie und den Rechtsstaat aushöhlen, unsere Gesundheit gefährden, nämlich durch die Einfuhr von Chlorhähnchen, Fracking oder Genessen. Entschuldigung, ich muss immer noch lachen. Ja, also, ich meine, ich finde das auch total dämlich. Ja? Und das zeigt mir, allein dieser Begriff Chlorhähnchen zeigt einfach, wie bescheuert Populismus funktioniert. Ja. Also ihr habt sozusagen nicht wirklich viel davon mitbekommen, gehe ich mal. Vom Chlorhähnchen habe ich wirklich nichts mitbekommen. Okay. Fracking, definitiv. Das schon. Kann man ja auch kontrovers diskutieren, aber Chlorhähnchen habe ich noch nie gehört. Ja. Was meinst du jetzt generell vom transatlantischen Freihandelsabkommen? Wie war das nochmal mit 7%? Ja. Apropos, ich muss gleich mal das zweite aufmachen. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber der Jens sitzt schon auf dem Trocknen. Ja, machen wir gleich nach dem Thema. Dann, ja. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich auch nicht intensiv damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema. Erst als du es dann auf die Liste der Themenvorschläge gepackt hast, habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen. Ich denke auch da, dass da die Diskussion geprägt ist momentan, zumindest in den populistischen Medien wieder von teilweise irgendwelchen populistischen Themen dann, also wie diesem Chlorhähnchen, dass da einfach wieder so eine Stimmungsmache stattfindet. Ich persönlich fände es gut, wenn es dazu käme, zu diesem Freihandelsabkommen. Weil ich eigentlich immer ein Verfechter bin von freier Marktwirtschaft bis zu einem gewissen Grad und ich denke, das würde das eher fördern, dass da einfach auch ein stärkerer Austausch ist. Und wenn wir uns das anschauen, was die EU gebracht hat für die Märkte, ich denke, da wäre sicher ein Vorteil da. Ja. Also ich hab da gespaltene Gedanken dazu. Also mir ist halt immer, da wird halt diskutiert irgendwie, man kriegt halt nichts mit, es ist halt alles irgendwie verdeckt. Und das finde ich immer schlecht. Intransparenz finde ich halt total undemokratisch. Ja. Das geht halt eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Das ist halt, das ist wieder eigentlich unsere Staatsform. Aber das ist doch sozusagen, das zieht sich doch wie ein roter Faden durch dieses ganze EU-Zeugs, oder? Ja, definitiv. Du hast immer das Gefühl, da macht irgendjemand irgendwas und im Endeffekt eigentlich hat ihm niemand den Auftrag gegeben. Ja. Und im Endeffekt kriegst du dann irgendwie was von Latz geknallt mit irgendwelchen Reglementierungen, ja, genau, und dann musst du die halt fressen. Und das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Ja. Also man sollte halt an dieser Diskussion, die müsste man öffentlich führen, das gehört sich so, weil das ist nämlich direkte Demokratie. Dann kriegst du über die Medien schnell mit, ob der Konsens irgendwie in der Bevölkerung da ist oder nicht. Ja. Das finde ich gehört sich so. Dass es jetzt das Chlorhähnchen ist, finde ich halt scheiße, weil das ist halt genau das, da picken sich die Leute halt irgendwas raus, was jeder frisst halt Hähnchen, ja, und dann holst du dir halt das raus, was jeden stören wird. Ja. Und dann hast du halt natürlich keine gute Diskussionsgrundlage mehr. Und das weil Fracking können sie nicht nehmen, weil das checkt dann wieder keiner. Das ist zu kompliziertes Thema, um halt da irgendwie eine richtige populistische Meinung bilden zu können. Mhm. Und das finde ich halt nicht in Ordnung. Aber Joe, das heißt, also da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass das Ganze transparenter gestaltet werden müsste, aber bist du denn generell gegen so ein Freihandelsabkommen oder sagst du nur, wenn das transparent veröffentlicht wird, was da die Inhalte sind und um was es da geht, dann könntest du dich damit anfreunden? Oder? Ja, es kommt halt darauf an, was es halt beinhaltet. Ja? Du musst halt überlegen, was beinhaltet es dann für Punkte, weil wir haben uns dann doch irgendwie über Jahrzehnte haben wir uns halt dann zu Sachen entschlossen, die aus Erfahrungen wie Umweltschutz, den wir halt versuchen jetzt irgendwie voranzutreiben, dass halt bestimmte Sachen scheiße sind, die wir früher nicht wussten, dass sie scheiße sind oder wir es nicht wahrhaben wollten. Und dann, das haben andere Länder nicht, die sind einfach noch nicht so weit und denen ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Und dann schaffst du natürlich da irgendwie Tür und Tor, solche Sachen wieder komplett über den Haufen zu werfen. Ja. Und das finde ich halt nicht richtig. Wenn es jetzt darum geht, irgendwie, dass man halt wie in Europa üblich einfach untereinander einfacher normalen Warenaustausch oder sonst irgendeinen Handel zu treiben, mag das ja für den einen oder den anderen sinnvoll erscheinen und insgesamt vielleicht allen ein bisschen was bringen. Muss man aber im Einzelnen dann schauen, was das beinhaltet und warum man das machen sollte oder warum da jetzt auf einmal so auf Nachdruck das unbedingt jetzt sein muss. Aber viele andere Themen muss man halt dann überlegen, warum wir die jetzt da auf einmal wieder mit reinnehmen müssen, die wir eigentlich schon gesagt haben, von denen entfernen wir uns definitiv. Mhm. Das finde ich ja nicht in Ordnung. Also ich habe da ganz konkrete Kritik dran. Nummer eins, ich finde, es kann nicht angehen, dass Unternehmen vor einem geheimen Schiedsgericht Staaten verklagen können, weil sich die Geschäftsgrundlage dieser Unternehmen verändert durch nationale Gesetze. Mhm. Ja, das soll in diese TTIP rein, gehört, ist meines Erachtens der Inbegriff von Kapitalismus, die Konzerne übernehmen die Macht über die Menschen. Ja. Das ist auch der Punkt, den ich am meisten an der ganzen Geschichte kritisiere, muss ich sagen. Punkt eins. Punkt zwei, das geht ein bisschen in die Richtung von das, was der Johannes gerade gesagt hat, nämlich wir haben hier in Europa, in der EU eine gewisse Herangehensweise an Sachen. Beispielsweise werden bei uns Lebensmittelverfahren oder medizinische Verfahren, Zulassungsverfahren funktionieren so, dass ein Hersteller nachweisen muss, dass etwas nicht schädlich ist. Mhm. Und erst dann wird es zugelassen. Ja. Sei es ein Medikament, sei es eine Behandlung von irgendwie Lebensmitteln oder so. In Amerika ist es genau andersrum. Da wird es dann verboten, wenn nachgewiesen ist, dass es schädlich ist. Mhm. So, und da hat man zu Recht Angst davor, dass sowas aufgeweicht wird. Und insbesondere, wenn gerade die Verhandlungen nicht öffentlich sind. Also wenn es darüber keinen öffentlichen Diskurs gibt. Ja? Dann komme ich dann zum dritten Punkt, eben kein öffentlicher Diskurs. So ein Ding mit der ganzen Tragweite gehört im öffentlichen Diskurs auseinandergenommen. Ähnlich wie alle Sachen, die auf europäischer Ebene beschlossen werden. Da gehört ein öffentlicher, demokratischer Diskurs hin. Es kann einfach nicht sein, dass sich irgendwo Regierungschefs treffen und sagen, so, wir machen jetzt hier irgendwie mal Lissabon-Verträge und ordnen mal die EU neu. Ja? Sowas gehört im großen, langsamen, behäbigen, demokratischen Diskurs in jede kleinste Kleinigkeit zerlegt und hinterher kommt ein demokratischer Konsens dabei raus. Das will aber wollen Wirtschaftsunternehmen nicht. Natürlich wollen das Unternehmen nicht, klar. Weil davon haben sie nichts. Richtig. Die Frage ist, ob, wenn du das so praktizierst, was ja erstmal wünschenswert wäre, ob es dann überhaupt irgendwann mal zu einem Abschluss käme. Bei vielen Themen. Ich denke auch, wenn du den Weg gewählt hättest, den du jetzt gerade beschreibst, in den 70er und 80er Jahren oder auch noch davor, als, sage ich mal, die Grundlagen der Europäischen Union, also die Verträge, die da abgeschlossen wurden, gewählt hättest, dann hätten wir heute wahrscheinlich keine Europäische Union. Also ich sage, man muss da halt einen vernünftigen Mittelweg finden. Auf der einen Seite soll das Ganze natürlich transparenter sein, als es heute ist, was die Verhandlung angeht, ja, weil man kriegt ja gar nichts mit. Mhm. Auf der anderen Seite muss es natürlich schon so sein, dass irgendwann Entscheidungen durch Regierungschefs oder Instanzen gefällt werden, weil sonst hast du einfach kein Fortkommen. Dann ist es einfach, wie du schon sagst, Jens, wenn das durch die normalen Mühlen geht, dann kommst du nie zu einem Ergebnis. Das ist meine Meinung dazu. Dann hätten wir heute noch keine EU, ja. Also, deshalb finde ich das schwierig, ja. Ich weiß auch nicht, wo der richtige Mittelweg liegt, aber wie würdest du das denn vorstellen, Jens? Irgendwie basisdemokratisch oder was? Oder in welchen Instanzen müsste das diskutiert werden aus deiner Sicht? Basisdemokratisch, finde ich, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also das, ja, wäre natürlich das geht super, gar nicht, ja. Aber ich glaube, das kannst du halt, die Schweiz macht ja viel sowas, aber das ist halt auch ein mickriges Land, da kann das noch funktionieren. Aber je größer du wirst, desto schwieriger wird sowas, weil es halt viel mehr Interessen gibt und viel mehr zu tun. Aber es muss auf jeden Fall eine Öffentlichkeit dafür her, so dass natürlich die Leute, die darüber entscheiden, sehr schnell ein Barometer darüber haben, wie sie denn entscheiden sollen. Ja, weil sie nämlich dann ihre Stühle mit dranhängen. Wenn sie merken, sie entscheiden total gegen den Grundkonsens in ihrem Land, dann schaden sie ja ihrer eigenen Partei und das wollen sie ja nicht. Ja, aber aus meiner Sicht muss das nicht transparenter oder anders laufen als andere politische Entscheidungen. Und ob die so transparent sind immer, ich weiß es nicht, ja. Oder ich weiß nicht, was du dir vorstellst, Jens, konkret. Naja, also jetzt zum Beispiel, wenn du mal überlegst, im Bundestag, ich meine, jede Bundestagssitzung wird live im Fernsehen, wird sie übertragen, live. Ja. Insofern, du kannst dir die anschauen, da sitzen hunderte Reporter rum, eigentlich wird alles darüber berichtet, jeden Abend im Fernsehen, in den Nachrichten, theoretisch, also das ist schon sehr öffentlich. Mhm. Ja, das fänd ich auch in Ordnung, wenn es so angeht. Ja. Aber da ist ja, also im Moment ist ja gar nichts, also das ist ja komplett verschlossen. Es dringt ja nur mal irgendwie quasi hinten rum mal komisches Zeug raus, aber es ist ja eigentlich der Gedanke daran, eigentlich nichts rauskommen zu lassen, sondern erstmal sich wirklich im Verschlossenen, Geheimen einig zu werden und dann abzuschließen. Das ist wie bei ACTA. Ja. Mhm. Da sind die auch im Grunde genommen drüber gestolpert und eigentlich sollten sie es auch wissen, ja, dass man das einfach nicht macht. Weil es dafür einfach keine, ja, also es gibt einfach keine Legitimierung dafür. Ja. Ich habe jetzt eben mal für den Spaß mal kurz nachgelesen, also wer denn überhaupt da die Verhandlungen führt. Ja? Mhm. Und das ist auf europäischer Seite die Europäische Kommission. Ja. Und Verhandlungsführer ist seit Dezember 2013 der Ignacio Bercereo, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Und auf USA-Seite Dan Malany, würde ich das jetzt aussprechen. Ja. Ich muss mich da wiederholen. Ich weiß halt nicht, ob das halt. Zäumen wir doch mal das Pferd von der anderen Seite auf. Was sind denn eigentlich die Vorteile von dem Ganzen? Also können wir auch mal überlegen, ja. Ja, und der baut Handelsbarrieren ab. Ja, richtig. Also, und jetzt musst du dich halt fragen, ist sozusagen der Vorteil die vielen Nachteile wert? Hm. Weiß nicht, was man damit. Also, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, was heißt das konkret? Man baut Handelsbarrieren ab. Das heißt konkret, dass du halt als. Wenn du eine öffentliche Ausschreibung machen musst, musst du das nicht mehr ganz EU-weit machen, sondern wahrscheinlich dann auch TTIP-weit. Ja. Das bedeutet, in Kalifornien werden nur noch ukrainische oder rumänische Arbeiter beschäftigt, weil die wahrscheinlich das günstigste Angebot bringen, inklusive Flug. Ja. Ich meine, also ganz ehrlich, Schwachsinn eigentlich. Ja, natürlich ist es Schwachsinn. Ja. Weil das ist ja auch eigentlich total kontraproduktiv. Eigentlich sagst du immer, also gerade wenn es im Land schlecht geht, haust du die erste Initiative, die du machst, ist, dass du als Land investierst. Das bedeutet in deine eigene Infrastruktur, das bedeutet deine eigenen Baufirmen beschäftigst, um Straßen, öffentliche Gebäude, den ganzen Krab zu machen, damit die Leute im Job sind. Da auf einmal nicht mehr, sondern du kaufst halt alles irgendwo weltweit ein. Ja, aber Leute, ganz ehrlich, also ich kann das schon nachvollziehen, was ihr sagt, aber dann wenn man so denken würde, dann müsste man eigentlich auch sagen, dann hätte man sich auch vor 30 Jahren nicht für die EU entschieden. Wisst ihr, was ich meine? Also für mich ist dieser Prozess, der da jetzt angestoßen wird, eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem, wie vor 30 Jahren gewisse Barrieren abgebaut wurden, ja, innereuropäisch. Ja. Ja. Und prinzipiell sehe ich das einfach so, dass das ähnliche Verbesserungen verspricht, wie das die EU gebracht hat. Und die sind ja meiner Meinung nach nicht wegdiskutierbar. Natürlich bringt da die EU auch viele Nachteile gebracht, aber für mich überwiegen halt die Vorteile. Was hat die EU nicht uns getan? Ja. Den Aquädukt gebaut. Also Kanalisation. Deshalb, ich stehe dem erstmal grundsätzlich positiv gegenüber, weil ich einfach sage, anhand des Beispiels der EU hat man gesehen, dass das eigentlich für die Wirtschaft positiv war, auch wenn da viele sagen, richtig, ja. Also natürlich muss man sich dann im Detail damit auseinandersetzen und sagen, okay, gewisse Spielregeln, die wir hier für uns aufgestellt haben, die wollen wir nicht aufgeben. Und wenn die USA dann nicht bereit sind, die mitzugehen, gut, dann muss man sich halt überlegen, ob man das dann weiter durchzieht. Ja? Richtig. Ja. Aber brauchst du nicht auch irgendwie, man muss halt irgendwie dann, also gerade wenn du so Europa hast und sowas, da hast du halt ein paar starke Länder, die halt in den letzten 20 Jahren halt Umweltschutz und sowas ziemlich weit vorgebracht haben. Die anderen müssen halt mitziehen, weil sie nicht anders können, weil sie halt mit drinstecken. Und da sollte man halt schon irgendwie aufpassen, wenn du halt dann, du musst halt dann schwache Länder vor ihren eigenen Problemen schützen, bei Sachen wie Fracking oder sowas, weil dann hast du halt dann auf einmal so wirklich wirtschaftlich schwache europäische Länder, die anfangen, sich halt riesige Gebiete voll zu fracken, weil es halt für gewisse Menschen unheimlich lukrativ wird. Fracking ist ein geiles Wort. Ja. Nee, aber dann hast du halt so, richtig voll fracken, Mann. Ja, aber kannst du ja machen. Ich meine, da werden halt dann ein paar Menschen richtig reich, weil sie halt ihren Grund und Boden dermaßen verseuchen, dass alles zu spät ist. Ja. Die arme Landbevölkerung hat gar nichts davon. Die Bauern können nichts mehr anbauen, verrecken eigentlich an ihrem eigenen Angebauten, weil es halt total vergiftet ist. Und irgendwie kann es das ja nicht sein eigentlich. Also ja, ich würde gerne nochmal was zu deinem Argument sagen, Kai. Ja. Ich glaube, ich kann dieses Freihandelsargument und Wirtschaftswachstumsargument kann ich total nachvollziehen, weil das ist die Folklore und die Grundannahmen, die wir ja im Grunde genommen ein halbes Jahrzehnt im Studium eingebläut bekommen haben und die ganze westliche Welt eigentlich die letzten 30 Jahre Neoliberalismus eingebläut bekommen hat. Ja. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass das, was wir wirtschaftliche Entwicklung und Wachstum nennen, letztendlich das ist nicht nachhaltig. Weil ich meine, was ist eigentlich passiert? Wir haben halt Ressourcen verbraucht und haben uns dadurch weiterentwickelt. Also eigentlich haben wir unser Konto belastet. Wie meinst du jetzt? Naja, ich meine, dieser ganze wirtschaftliche Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg ist doch entweder gekommen durch Ausnutzung von Dritte Weltländern und Entwicklungsländern. Technischer Fortschritt? Ja, aber meines Erachtens wird der also den gibt es schon, ja, aber der ist nicht durch Freihandel zustande gekommen, sondern Freihandel hat meines Erachtens viel, viel Leid über die Menschen und vor allen Dingen auch die Umwelt gebracht. Ich meine, du musst dir einfach nur mal angucken, was so in Schwarzafrika passiert oder in Asien. Wie mit den Leuten umgegangen wird, wie mit der Natur umgegangen wird. Ich meine, wir reden immer, also man redet immer so von Umweltschutz, als wenn es irgendwas total Abstraktes wäre, aber letztendlich werden wir es wahrscheinlich noch erleben, wie das ist, wenn mal ein Sechstel oder Drittel der Weltbevölkerung vor Klimakatastrophen in die reichen Gebiete flieht. Und das ist alles letztendlich eine direkte Folge aus diesen neoliberalen Freihandelsargumenten. Also deine These ist, der Westen tut auf dem Rücken der armen Länder sich bereichern. Und auf dem Rücken von den Ressourcen. Ja. Ist zweifelsohne richtig. Wir verbrennen halt Öl, was über hunderte Millionen von Jahren gesammelt wurde und irgendwann ist es halt weg. Ja. Ja, klar. Und dann haben wir halt nichts mehr von wirtschaftlicher Entwicklung. Aber teilen wir es mal auf. Sagen wir mal, wir gucken uns jetzt das Beispiel der Ausnutzung der Länder in Asien und so weiter an. Ja. Das würde ja unterstellen, oder das ist jetzt ja natürlich nichts, was man überprüfen kann, aber die Frage wäre ja, wie würde es denn China, Indien, Indonesien gehen, wenn es keinen Handel mit dem Westen gäbe? Ich glaube, das ist die falsche Frage zu fragen. Du solltest dich nicht fragen, wie es den Staaten geht, sondern wie es den Menschen gehen würde. Ja gut, die würden halt noch als Bauern leben, alle. Richtig. Ja, immer noch. Und also wahrscheinlich nicht vor alle. 200 Jahren. Ja, doch, nicht alle. Ja, die hätten schon auch technische Entwicklungen. Ja, aber nicht im gleichen Maße. Ja, also wenn man das Argument reinlegt. Aber das Argument ist halt folgendes. Entweder du verzichtest auf deine Menschenrechte und hast dafür die Chance, irgendwann mal in einem 20 Quadratmeter Bungalow in Peking City zu wohnen und Farbfernsehen zu gucken. Oder halt nicht. Ja. So, das ist für mich ehrlich gesagt kein Indikator von Entwicklung. Was wäre denn für dich ein Indikator von Entwicklung? Weiß ich nicht. Ich halte das aber halt für so ein Scheinargument zu sagen, naja, die Leute, klar werden die ausgebeutet, aber denen geht es zumindest besser als vorher. Ja, und das weiß man nicht. Aber guck mal, du kannst doch am Beispiel von China das sehr schön sezieren. Du kannst sagen, im Landesinneren von China leben größtenteils die Leute noch genauso wie vor 100 Jahren. Richtig. So, warum zieht es jetzt ein Großteil oder warum gibt es diese Landflucht? Warum machen die Leute das? Warum gehen die nach Peking? Warum gehen die in die Industriezentren und arbeiten dafür Foxconn und unter total miserablen, aus unserer Sicht miserablen Lebensbedingungen? Weil ihnen erzählt wird, dass das total, also dass sie davon irgendwann richtig profitieren werden. Ich glaube noch nicht mal das, sondern weil sie keine andere Wahl haben. Ja gut, es gibt natürlich auch keine Alternativen. Ja, aber jetzt, wenn du sagst, es gibt keine Alternativen, dann hättest natürlich du dann Grenze. Natürlich gibt es Alternativen, aber sie haben im jetzigen Status quo keine andere Wahl. Das ist so ein bisschen so weiterleben, wie sie es vorher konnten, halt als Bauern. Ne? Also was ja das große Problem an der Sache ist. Ja? Also ein Wirtschaftsaufschwung ist ja für die Bevölkerung im Grunde genommen vielleicht meistens gut, wenn er auf eine gewisse Art und Weise nachhaltig konzipiert wird. Wie er ja in Asien gemacht wird, ist es ja eigentlich totaler Scheiß. Also da ist ja definitiv die Maxime darin, du hältst dir ein Gros der Menschen arm und bedürftig, weil du davon eine gewisse Klasse von Menschen unheimlich profitieren lassen kannst. Wenn da jeder profitieren würde davon, wäre das Arm-Reich-Gefälle nicht so stark und insgesamt wäre da nicht so viel zu holen. Ja? Weil du musst es ja so sehen, dass du, wenn du dort als Arbeiter arbeitest, hast du dein Leben lang, wirst du niemals in die gleiche glückliche Lage kommen, wie es ein deutscher Arbeiter irgendwie in den 40er, 50er, 60er Jahren geschafft hat, sich rauszuholen. Ja, man hat sich organisiert irgendwie, man wurde auf einmal politisch stark, man hatte Macht gegenüber seinem Konzern. Ja, das haben die alle nicht. Die können sich entscheiden, zur Arbeit zu gehen und das zu tun, was von ihnen verlangt wird. Das bedeutet unbezahlte Überstunden, wenn es der Auftrag, das ist natürlich alles offiziell nicht erlaubt, ja. Aber das wird ja nicht überprüft und es wird auch nicht verfolgt und es interessiert ja auch keinen. Und das ist ja das Problem an der Sache. Das bedeutet, eigentlich sind es moderne Sklaven. Die werden zwar bezahlt, aber eigentlich will man sie ja so weiter, also man will sie ja nicht höher kommen lassen, nicht weiterkommen lassen, weil ansonsten werden sie unangenehm. Und davon hast du nichts mehr. Und das ist in Asien seit 20 Jahren hat sich da einfach nichts verändert. Und das ist halt eigentlich eine Katastrophe. Da bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass das halt einfach Zeit braucht. Ja? Also ich finde das alles andere als gut. Ja? Ich glaube aber, wenn du das vergleichst mit Europa und dann mal ins 19. Jahrhundert guckst und was dann da in England los war, wie da die niedere Schicht von den Großunternehmern ausgebeutet wurde, dann ist das eigentlich ist genau das Gleiche. Aber wir hatten halt dann den Vorteil, dass wir eben ein durchlässiges politisches System haben, das das dann ermöglicht, was ja in China definitiv nicht der Fall ist. Weil da einfach sagst du, das Einparteiensystem und mehr oder weniger die Diktatur da. Ja, natürlich. Ja. Also es ist ganz klar, du hast halt eine politische Kaste, die ihre Macht dort festigt und natürlich auch monetär profitiert. Die lassen natürlich ein paar, also oder auch einen größeren Teil an Menschen schalten und walten, wie sie wollen, wirtschaftlich, was ja total antikommunistisch ist eigentlich, was sie eigentlich theoretisch laut ihrer Flagge sind. Und somit hast du dort nicht die Möglichkeiten, wie es Europa hatte. Aber war das damals in England so viel besser? Ich bin jetzt da kein Experte, ich frage mich nur gerade. Weiß ich nicht, aber das, also ich meine, die Relation macht das doch nicht besser. Nein, ich sag nur, aber das ist halt einfach ich weiß nicht, wie das ändern wollen würdest. Und das ist halt so ja, eine Frage. Ja, also ich glaube halt, es gibt halt eine Möglichkeit, sich zu entwickeln, technologisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, ohne, ohne dabei Leute auszubeuten und immer so ein Gewinner-Verlierer-Gefälle aufzubauen. Nur ist es halt anspruchsvoller. Ja? Man müsste vielleicht erstmal von gewissen Ansprüchen runtergehen. Es fängt ja schon im Grunde genommen wirklich mit damit an, dass wir derzeit nicht in der Lage sind, ohne fossile Brennstoffe Energie zu erzeugen. Hm. Oder ausreichend Energie zu erzeugen. Ja, und? Ja, also, das ist ja Bestreben, dass es geändert wird. Naja, also Bestreben sieht für mich anders aus. Die Amerikaner sind innerhalb von einem Jahrzehnt auf dem Mond gelandet. Das ist ein Bestreben. Sagt man so. Das ist eine Urban Legend. Wir machen seit 30 Jahren das Bestreben. Ja, das ist aber sowas, ich meine, wenn du, solange du nicht, ich gehe da mal von da gibt es ja auch irgendwie, das ist ja eigentlich auch eine BWLer-Sache von den Needs, ja, wenn deine Needs einfach nicht so hoch sind, ja, dann ist es auch nicht das Problem. Ja, du kannst natürlich, weil das mal politisch irgendwie sich geil anhört, kannst du alles sagen, ja. Aber solange die Needs nicht da sind, weder von der Wirtschaft noch wirklich von der Bevölkerung, wird sich da also nicht. Also ich finde das halt einfach total krass, ja. Je weiter wir uns fortentwickeln als Menschheit, umso besser geht es uns im Mittelwert. Da bin ich schon voll dabei, ja. Und das sollte man vielleicht auch irgendwie so weitermachen. Aber letztendlich ist es halt nur eine Milchmädchenrechnung, weil uns geht es halt nur besser, weil wir halt irgendwie auf Ressourcen und Menschenrechte scheißen. So. Ich glaube halt, dass du erst ich weiß, was du sagst jetzt, aber die Frage ist halt, was die Alternative wäre. Ja, man würde sagen, okay, man gibt den Fortschritt auf. Nein, das ist nicht die Alternative. Aber man muss halt das Ganze auch humanistisch machen. Ja? Man muss halt sagen, okay, wir verzichten vielleicht auf ein 0,5% Wachstum und dafür schauen wir halt, dass wir irgendwie Kapitalerträge anständig besteuern, weil es nicht sein kann, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Aber das ist ja schon allein das Problem. Unser komplettes Weltwirtschaftssystem ist allein, also es funktioniert nur, wenn es wächst. Ansonsten ist es von heute auf morgen pleite, weil dann keine frischen Gelder mehr gedruckt werden. Weil du ja eigentlich... Nein, das glaube ich nicht. Kommt kein frisches Geld in das System. Doch, weil frisches Geld kann gedruckt werden. Ja eben, aber das wird nur gedruckt, wenn du davon ausgehst, dass es wächst, weil dann kriegst du mehr rein, als du eigentlich mehr raus, als du reinkriegst. Nee, es ist sogar andersrum. Je geringer das Wachstum, desto mehr Geld wird gedruckt. Ja, das stimmt. Aber es geht ja darum, dass du möchtest ja eine höhere Rendite haben. Also du möchtest ja... Und dann muss es halt. Ja. Das ist ja auch das Problem. Und ich denke ja auch immer, dieses ständige Bestreben nach Wachstum, ja, was muss das denn immer sein? Ja? Oft muss es eigentlich nicht sein. Das ist sowas wie, das ist ein schlechtes Beispiel, aber mein Kartoffelkombinat sagt, wenn wir 500 Leute erreicht haben, Haushalte, hören wir auf, reicht. Mhm. Dann können wir anderen erzählen, wie die das auch machen können, ja, aber wir müssen aber das wir nicht mit zweit machen. Ja, ja. Ja, weil davon haben wir nichts. Das bringt uns nichts, das macht es nur blöd. Und das ist immer so der Gedanke, muss man denn ständig wachsen? Mhm. Ist klar, wenn du ein Unternehmen bist, das Siemens heißt und an der Börse ist, musst du wachsen, weil ansonsten kriegst du halt deine Aktionäre nicht zufriedengestellt. Und das wird sich auch leider niemals ändern. Ja. Wollen wir mal diese Generaldebatte beenden? Ja, weil ich glaube, da kommen wir zu keinem Ergebnis. Wird uns heute nur in die Abgründe der Kapitalismuskritik meinerseits. Kontroversen sind doch immer das Schöne, nicht? Also. Ja, natürlich sind die schön. Aber wir wollen ja auch noch über die WM reden. Ja. Ihr vielleicht. Jetzt machen wir erstmal das zweite Bier auf. Ah, das Bier. Das aber setzen, ne? Ich muss mal da zum Kühlschrank. Boah, ich habe schon wieder Angst, dass es explodiert. du musst in einer atemberaubend schnellen Reaktion musst du deinen Mund öffnen, deine Lippen drüber stülpen und dann einfach aufs Ex abziehen. Nee, bis es dir zu den Ohren rausspritzt. Okay, dann ist es explodiert. So, ich mach's mal auf, dass man es mal hört. Oh, okay, Glück gehabt. Es sprudelt nur ein bisschen. Es sprudelt nur ein wenig. Ein wenig, ja. Oh, das hat aber eine schöne Farbe. Ja. Was ist das Witzeln? Nee, ich weiß leider nicht. Das Skype macht das Signal kaputt. Das macht alles kaputt. Aber vielleicht wäre ich ja dann in der lokalen Spur. Ui, ich muss mal gerade den Kopfhörer abziehen. Geil geht das ab. Klappt mal das Mikro rein. So. Das kann was. So, das schäumt jetzt nicht mehr so. Nee, das ist, meins schäumt auch weniger. Das schäumt wie normales Weißbier, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss meins erstmal ein bisschen ab. Man muss schon eigentlich ein ganzes Glas voll machen, damit der Satz, also das ganze Glas ausschütten. Bei mir hier geht's ab? Ja. Ja. Warte, ich halte das mal hier in die Schreibtischlampe. Die geht nicht. Ach, die ist nicht eingesteckt. Eingesteckt, mach mal. Ich steck die mal eben hier unten rein. Steck nochmal rein hier. Aua. Au. Tut ja nicht weh. Geht noch immer nicht. Geht's nicht. Mal gucken, ob ein Leuchtmittel drin ist. Ja. Leuchtmittel. Dreh mal dran. Ist Flohmarktware. Kann sein, dass es nicht geht. Oh, Flohmarkt. Ich war gestern auf dem Flohmarkt. Oh, in welchem Wasser? Oh, Flohmärkte Schwabing. Ja, da war ich auch, aber ich war nicht auf dem Flohmarkt, sondern ich war nur in Schwabing. Hätten wir uns eigentlich mal treffen sollen. Ja, wir hatten ja leider hier wieder, weißt du schon so, Projektmeeting. Ach so. Bei dem schönen Wetter. War nicht so schön. Und war gut der Flohmarkt? Ja. Sind doch alle immer gleich. Ich bin ja nicht so der große Flohmarktgänger. Ich stelle mir das zwar immer ganz romantisch. Du warst irgendwie vor 2 Wochen bei uns in der Gegend auf dem Flohmarkt. Ja, ich war aber da nicht wirklich auf dem Flohmarkt, sondern wir haben Freunde besucht. So, Bierchen ist eingeschenkt? Ja, Moment, ich bin noch mit meiner am Kämpfen. Ich habe nicht den Bodensatz noch reinbekommen. Ich habe mir so ein kleines Glas genommen. Das ist jetzt so ziemlich genau die 0,3er Flasche, da reinpasst. Ja, jetzt trink mal was. Hast du deine Vasen nicht mehr? Doch, aber ich habe bewusst gesagt, hier für so ein feines Gläs, feines Bierchen muss man ein Pilzglas verwenden. Pilzglas nehmen, ja. So. Oh, das ist ja ein Schaum hier. Mein lieber Hefe ist ein Hefe ist ein tolles Gewächs. Mhm. Was das Pilz? Hefepilz, ja. Pilz, ja, ja. Pilz, ja. Ich hätte es mir ehrlich gesagt viel dunkler vorgestellt. Wie dunkel ist ein eures? Sieht, jetzt, also, sieht aus wie ein Spezi. Ja, genau, das trifft es ziemlich gut. Ich habe ja auch so eine Flasche Schwipschwop, die kann ich mal daneben halten. Ja, das ist fast exakt der gleiche Ton, ja. Ja, Prost, Jungs. Zum Wohl, liebe Hörer. Mhm. Mhm. Mhm, sehr malzig. Mhm. Mhm. Im Vergleich zu dem goldenen. Ja. Hat, schmeckt deutlich intensiver. Mhm. Ja. Aber ansonsten aber ähnlich. Also auch nicht so, also so krass. So. Ja, eben, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich alles. Ich habe echt gedacht, die Biere, die würden uns echt so richtig die Schuhe ausziehen. Ich kenn ja, also die Schuhe habe ich ausgezogen, bei Johannes auch. Ja, weil ich kenne ja eigentlich die stärkeren Ales, die ich so kenne, die sind dann auch immer sehr intensiv im Geschmack. Aber schmeckt süffig. Also da kannst du, das ist nämlich echt ein Problem, ist stark ja. Und du kannst einige davon richtig trinken. Davon trinken, ja. Das bedeutet, ach, wobei, da kannst du dich echt wobei, wobei ich ja sagen muss, das ist mir jetzt zu gefällig. Nee, ich finde das weniger süffig als das Blonde. Ich finde, das ist so ein bisschen trocken im Mund danach. So vom Nachgeschmack. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Das Blonde würde ich jetzt auch bevorzugen, ehrlich gesagt. Ja, ich ja sowieso. Ja, ich bin ja nochmal ein Bierfreund. Also, habe ich dir jetzt falsch gemacht? Ja, hast du. Nee, also Blonde war gefälliger für mich jetzt persönlich. Wenn wer nochmal genau wissen will, was für Biere das sind, ich stelle die dann auch wieder in unsere Biergalerie. Dann könnt ihr die auch nachtrinken. Falls ihr einen Händler findet, der irische Ales, belgische Ales. Bierische Ales. Bierisch. Bierische Ales, genau. Aus Bieristan. Uiuiui, wir fangen ja, nur kurz, wir trinken ja dann in folgenden Folgen dann auch noch den Rest davon. Da wird es dann echt noch lustig, wenn ich mal auf die Packung schaue, was da so alles noch drin ist. Ich man darf gespannt sein. Der Pirat, ja. Der Pirat. Der Pirat. Was für ein Cliffhanger. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, ja, ist schon richtig. Bin ich schon gespannt drauf, wie die jetzt wunden werden. Ja, aber Thema Bier und da ist es ja nicht weit bis zum Fußball. Ja. Das gehört ja irgendwo meistens zusammen. Freut ihr euch auf die WM? Also ich bin bekennender jetzt nicht so Fußballgucker. Bekennender nicht so Fußballgucker. Nicht so Fußballgucker. Also man kriegt es halt gerade bei diesen großen Ereignissen, kriegt man es mit. Aber ich bin da jetzt nicht bewandert. Ich weiß nicht, wer alles so jetzt im Kader ist und was da jetzt alles so up to date, bin ich gar nicht. Sammelt dein Sohn noch nicht Fußballkarten? Nee, zum Glück nicht. Ist er noch zu klein? Mhm. Und weiß ich nicht, wenn er das von mir nicht vorgelebt kriegt, dauert es lang, bis er halt von den Kumpels, glaube ich, beeinflusst wird. Also die Emilia sammelt diese Rewe-Kärtchen. Da ist irgendwie ein ganz eigenartiger Kader der deutschen Nationalmannschaft drin mit Holger Badstuber, der eigentlich seit einem Jahr schon verletzt ist. Keine Ahnung, wie der da reinkommt. Da müssen halt das Günstige kaufen. Ja, die haben die Lizenz. Aufnahmen dafür. Also Badstuber verstehe ich nicht, aber Gomez ist ja auch zum Beispiel in dem Mercedes-Werbespot für die WM jetzt drin. Mhm. Und das ist halt einfach die Produktion. Ist also die Emilia kennt auf jeden Fall schon, ich zitiere, Joachim Löw. Joachim Löw, genau. Ey, passt aber ein bisschen. Und so. Thomas Lümmer. Sagt mir jetzt nichts. Das ist Thomas Lümmer. Ja. Ah, ich verstehe. Thomas Lümmer. Mhm. Marco Reus. Mario Götze kennt sie. Also, okay. Ja, eigentlich. Die weiß ja richtig Bescheid. Mhm. Weißt du auch, was die so treiben, die Typen, so am Rande? Also, was die, ja, die ja, sie weiß, dass das Fußballspieler sind, ja. Aber nicht, dass der keine Großsport letzte Woche. Hat die schon jemals Fußball gesehen? Nicht länger als 5 Minuten am Stück. Aber weiß nicht, dass der Kevin Großkreuz letzte Woche ins Berliner Hotel gepinkelt hat. Sie bestimmt mitgekriegt. Was hat der gemacht? Hast du nicht mitbekommen? Ich habe doch heute voll gebasht worden, weil er letzte Woche letztes Wochenende muss er wohl nach dem DFB-Pokalfinale muss er wohl vor lauter Frust und Tabs auf morgens um 6 Uhr in die Hotellobby gepinkelt haben. Junge. Und sich noch mit jemandem dran getan haben, irgendwie so schlägereimäßig fast. Krass. Da mal kurz am Rande, so ein Fußballer ist schnell betrunken, glaube ich, oder? Weil die können ja eigentlich nie trinken, die müssen immer hart trainieren. Das bedeutet, wenn dann mal so der Knoten platzt nach dem Sieg oder nach der Niederlage am Ende der Saison, dann trinkt er mal mehr als 2 Bier, dann trinkt er mal 5, dann ist er schon. Ja. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, als noch Mario Basler gespielt hat, der dann vor dem Spiel noch ein Bier geäxt hat und in der Halbzeit noch eine Schachtel Zigaretten geraucht. Da kenne ich mich auch noch aus, weil als ich so ungefähr 12 war oder so, da war ich doch ein bisschen bewandert, weil da kriegt man das halt mit über die ganzen Kumpels. Und Mario Basler weiß ich auch noch. Das war wohl eher so ein Hallo-Dri. Öfter mal Weißbier getrunken und. Weil sind alles hochgezüchtete Maschinen. Ja, verdienen ja auch das Doppelte wahrscheinlich. Das reicht gar nicht. Also ich bin. Ich finde WM immer cool. Also ich mag überhaupt, wenn so große Ereignisse sind, weil ich finde, da ist so ein gewisser Spirit irgendwie so in den Menschen. Mhm. Ja? Ja. Ich hasse zwar dann dieses Prollgetue das ist ganz schrecklich. Während und nach den Spielen. Also weißt du, irgendwie hupender Autokor so durch die Stadt und keine Ahnung, da werden dann irgendwie so nationalistische Parolen gegrölt. Das ist ja Fußballfans auch immer gut dabei, gerade wenn Nationalmannschaften spielen. Aber wenn der. Das finde ich immer ein bisschen asso, aber so grundsätzlich dieses, komm, wir gehen zusammen irgendwo hin und leben unser Leben ein bisschen mehr auf der Straße und in der Öffentlichkeit finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, also ich bin noch nicht so wirklich im WM-Fieber, aber ich finde das jetzt einfach wieder schön, wie du schon sagst, dass da jetzt wieder so ein großes Ereignis ansteht und da kann halt nichts gegen eine Fußball-WM anstinken, ja? Also Olympia. Ach, da würde ich jetzt mal widersprechen. Nee, das ist einfach, also jetzt vielleicht jetzt für dich individuell, dass du sagst, ich gucke Olympia lieber. Ja, da gucke ich mir das an. Es sei denn, aber von dir. Ja, aber von dem, wie das der Rest der deutschen Bevölkerung wahrnimmt und wie das die Menschen beschäftigt, ja, kommt halt nichts an der Fußball-WM an. Ja? Also, weil das ist ja wirklich dann täglich Gespräch in Büros und so weiter, und das ist ja bei einer Olympiade bei weitem nicht der Fall. Und es ist halt auch nichts, was Leute so stark emotionalisiert wie Fußball. Ja? Das ist einfach so. Das finde ich einfach immer wieder schön zu sehen, wie dann auch Leute, die jetzt vielleicht wie du, Joe, der eigentlich nicht so viel mit Fußball zu tun hat, die sich dann da irgendwie dann doch total reinsteigern können. Ja? Und das ist halt einfach, das macht halt nur König Fußball. Ja? Mhm. Ich bin auch nicht der Riesenfußballfreak, aber so WM, das ist schon immer einfach eine tolle Sache, ja. Ja, das ist richtig. Das bringt aber auch dann immer das Schlimmste in den Menschen hervor, finde ich. Also das ist jetzt bei einer WM ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn man halt so mal dieses Normalfußballgedöns anschaut, das ist halt oft, also wenn ich das mitkriege, wenn ich so in der U-Bahn stecke und da siehst du halt in einem Abteil beide Lager, das ist halt purer Hass. Also bei diesen Ultratypen. Das finde ich immer, also das nervt mich wahnsinnig. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, warum man das unbedingt so braucht. Ja, das ist, also für mich ist es immer schon so ein latenter Rassismus einfach. Weil das sind halt die anderen, ja. Wie die anders sind, ist eigentlich erstmal permanent wurscht, ja. Ob der jetzt eine andere Hautfarbe hat oder ob der irgendwie anders aussieht, der hat halt eine andere Farbe an. Und das ist halt purer Hass und das stresst mich voll. Das nervt mich dann immer. Und das sind dann immer so arme Würstchen, wenn ich die mir anschaue, irgendwie, die halt, wenn die alleine sind, sind die wahrscheinlich nicht so. Aber das ist halt dann diese Gruppendynamik irgendwie, dass dann alle grölen müssen und das stresst mich noch viel mehr. Ich weiß nicht, ich mag halt irgendwie dieses Benehmen einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich muss nicht alle Menschen um mich rum in irgendwas reinziehen, was sie nicht angeht oder was, womit sie nicht konfrontiert sein möchten. Ich muss nicht meine ganze Umgebung mit reinziehen. Ja. Also natürlich sind das Vollidioten, aber ich glaube, da ist halt einfach der Fußball nur ein Ventil. Ja? Ja, das ist einfach nur ein Vorwand. Wenn das nicht der Fußball wäre, dann würden sie sich irgendwas anderes suchen. Genau, also klar, wirft halt ein schlechtes Bild. Ich finde es auch nichts schlimmer, als wenn ich irgendwie mal nach München runterkomme und Freitagabend spielen die Bayern und ich sitze dann auch da in der U-Bahn vom Stadion und dann auch nur Vollidioten da drin. Ja. Also es ist klar, das nervt. Ja. Vollidiot, ey. Ja, aber bei WM ist es meistens eher schön. Ja? Ich meine, die Stimmungen sind halt angenehm irgendwie. Das kriege ich schon auch mit. Das finde ich dann auch insgesamt nicht schlecht. Mhm. Also ich werde ja dieses Jahr bei der WM absolut mega relaxen und chillen. Wir gucken nämlich beim Stadion von Mettes jedes deutsche Spiel an. Und wehe, wenn kein gutes Wetter ist. Auch wenn es schifft. Ja, das haben wir noch nicht so ganz ausgekaspert, aber ich glaube, auch wenn es pisst. Mhm. Okay. Aber glaubt ihr denn, wie ist denn eure Meinung? Glaubt ihr, Deutschland wird Weltmeister? Nö. Was meinst du, Jens, wer wisst? Brasilien? Brasilien ist ehrlich gesagt mein Tipp, ja. Okay. Warum? Also. Naja, also erstmal ist es ja immer so, dass wenn du eine Heim-WM hast, ist, glaube ich, die Korrelation ziemlich hoch, dass du auch die Weltmeisterschaft holst. Haben wir auch verkackt beim letzten Mal. Haben wir beim letzten Mal verkackt, aber wann hat das letzte Mal denn die Heimmannschaft die WM geholt? Frankreich 98, ja. Danach, davor Deutschland 74, glaube ich, ja. Mhm. Ja, aber ich glaube, die Heimmannschaften sind immer relativ gut bei einer WM. Ja, okay, das Sicherheit, ja. Südafrika hat nicht die WM geholt. Nee, es war auch davor, war auch nichts. USA hat auch nicht die WM geholt. Also das waren und Japan und Südkorea. Was war damals diese Überraschung bei der EM? War die ja Griechenland? War die auch in Griechenland damals? Nee, die war in Portugal. Was ist denn dein Favorit, Kai? Ich habe auch ganz klar. Nee, Brasilien weit oben. Ich bin persönlich der Meinung, dass Deutschland wirklich gute Chancen hat. Mhm. Vielleicht ist das auch Wunschdenken, aber. Was ist mit Spanien? Ja. Das ist für mich die große Frage, ja. Also ob die nicht satt sind. Ja? Ich habe eigentlich schon vor der letzten EM gedacht, ach Spanien, vergiss es, die sind schon Europameister, die sind schon Weltmeister. Der Punkt ist halt, dass natürlich deren Team mittlerweile auch relativ alt ist. Also gerade der Kern. Mhm. Ja? Also sagen wir mal, der Xabi und wie heißt der andere, der Mittelfeldspieler, Xabi. Also ich glaube, da fehlt so ein bisschen der Biss. Also ich glaube nicht, dass die dieses Jahr wieder reisen werden. Ja. Nachdem ich gestern das Champions League Finale gesehen habe und da auch diesen Di Maria gesehen habe, der ja auch Argentinier ist, habe ich auch darüber nachgedacht. Ich glaube, Argentinien könnte halt in Südamerika einfach relativ stark sein, generell so. Also Argentinien ist für mich auch mit einer der Favoriten. Ansonsten, ja, ich glaube, das sind so die großen drei, vier Kandidaten. Spanien, Brasilien, Argentinien, Deutschland. Das sind so für mich die Hauptkandidaten. Mhm. Das fände ich ein geiles Halbfinale, wenn das die vier Mannschaften im Halbfinale stehen würden. Ja. Mhm. Ich glaube, Italien. Wann ist denn eigentlich die WM zu Ende? Wann ist denn das Finale? 13. Juli, glaube ich. Ach, das ist ja krass, dann sind wir ja. Also ich check mal hier eben gerade die Quoten bei Tipico und dem ganzen anderen Schrott. Dann sieht man Brasilien ist ganz oben. Ja. Dann kommt schon Deutschland. Ja. Dann kommt Argentinien, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien. Gut, und dann sind wir eh schon raus eigentlich aus der ganzen Nummer. Was? Nochmal? Also Brasilien ganz Brasilien, oben, Deutschland und dann Niederlande. Argentinien, ja. Spanien, Italien und dann Niederlande erst. Ja, und dann schon Belgien. Ja. Hä? Oh, kennt ihr Belgien? Belgien? Ich nicht. Belgien hat das schon. Ja. Ihr Biersystem. Nee, Belgien hat eine überragende Gruppenphase gespielt und die haben echt eine gute junge Mannschaft. Also Belgien hatte man, also ich bin ja wirklich nie im Thema, aber hatte man die nie, also die hatte man noch nie auf dem Schirm, bisher, oder? Nee, bisher nicht, aber die scheinen dieses Jahr ein ziemlich starkes Team zu haben. Ach, das ist gut. Okay. Okay. Ich werde, ja, auf jeden Fall, 13.7. ist auf jeden Fall das Finale. Ja, cool. Also ich werde, in der Gruppenphase bin ich noch hier in Deutschland, dann Achtelfinale und Viertelfinale werde ich im Urlaub sein, auf Sardinien, und dann zum Halbfinale bin ich wieder in Deutschland. Cool. Ja, gutes Timing diesmal. Hört sich gut an. Ich hab's, ja, aber da kommt, also ich, aber da kommt, ich setze einfach mal einen Fünfer auf Honduras, weil da kriegst du dann drei, also die Quote steht bei 3.000. Also sollen wir eine Wette machen? Sollen wir hier eine Stammtischwette machen? Irgendwie ein Bier oder was? Auf jeder sagt jetzt seinen Favoriten und behält und guckt, wer nachher recht hat. Und dann? Ja, der Gewinner kriegt ein Bier von den anderen ausgeben, keine Ahnung. Hat recht behalten. Hat recht behalten. Was, also du sagst Honduras, oder was? Nee, also in dem Fall jetzt natürlich nicht. Geht zum Realwert. Also da eher. Wenn es um Bier geht. Wenn es ums Bier geht, dann sehe ich Deutschland. Dann kein Spaß. Nee, da sag ich mal. Die Italiener haben erst gewonnen, oder? Wann haben die gewonnen? Nee. Nicht so lange her. Doch. 2006 haben in Deutschland gewonnen. Ja, in Deutschland, stimmt. Es ist auch schon wieder 8 Jahre her. Ja, das Sommermärchen. Wie ist das in England? Ich kenne da ja niemanden. England vergisst es ja. Früher, wen kannte ich noch? Rooney, der spielt auch nicht mehr, oder? Doch, der spielt echt noch. Okay, ich würde jetzt mal einfach mal platt tippen. Portugal. Man hört die Stimmbänder. Portugal, sagst du? Ja, warum nicht? Okay, Fischi, du? Brasilien. Ich sag Deutschland, aus Prinzip. Fertig. Gut. Ist dokumentiert, muss er auch schreiben. Brasilien gewinnt. Ich schreibe das mal auf mein. Und ich schreibe mal die. Verschiedene. Ich glaube aber auch, dass die Kombination wahrscheinlich Brasilien und eigenes Land wahrscheinlich unschlagbar sein wird. Schätze ich. Und außerdem haben die hübschesten Faninnen. Ja, Faninnen. Fernseher. Aber Kai, wo guckst du denn WM? Hast du schon Pläne? Ja, da bin ich noch sehr unentschlossen. Also, ich weiß es noch nicht so richtig, wo ich schauen werde. Also, hier in Limburg, so richtig Public Viewing, muss ich mich jetzt mal schlau machen. Beim Altstadtfest. Es gibt einmal das Altstadtfest in Limburg, ja, genau, das ist auch während der WM. Ist das cool? Das ist eigentlich immer ganz nett. Mir ist es persönlich fast zu voll, weil die Altstadt dann echt so pressvoll ist, und da schiebt sich da nur so durch, und das ist mir eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so für so Massenaufläufe. Ja. Also es hört jetzt total bescheuert an, je älter ich werde, umso weniger Bock habe ich. Nee, kann ich gut nachvollziehen. Und von daher auch so Public Viewing, nicht so meins, aber ich werde wahrscheinlich hier mit ein paar Kumpels irgendwie gucken oder so, ja. Mhm. Ich denke, den einen oder anderen, wenn es mal ein Spiel von den Deutschen aufs Wochenende fällt oder so, dann werde ich mit Sicherheit auch mal in München am Start sein. Ja. Das heißt, ihr guckt beide beim Dingsbums, beim Mattes, oder? Weiß ich jetzt nicht. Also ich werde da vielleicht, wenn es sich ergibt, werde ich da mal hinschauen, weil es ist jetzt nicht auf meinem üblichen Weg irgendwo hin. Also das ist schon, da muss man schon bewusst. Also ich werde das Spiel, fällt mir gerade ein, Samstag, den 21.06. Deutschland gegen Ghana, werde ich mit Carsten und Martin, Carsten und Martin wahrscheinlich in Frankfurt schauen, weil wir machen da Bierbraukurs an dem Tag. Cool. Ja. Jetzt fällt mir gerade ein, ich mache jetzt zweimal hintereinander Bierbraukurs. Wann bringst du eigentlich hier dann das eigene Kai-Bier mit? Ja, genau. Einmal mache ich mit einem Kumpel hier in Limburg, irgendwie hat der einen Bekannten oder einen Onkel oder irgendwie sowas, der braut Bier, da gehen wir nächsten Sonntag hin und dann haben wir so einen offiziellen Kurs irgendwie am 21.06. Da gehen wir dann hin. Und da holst du dann dein eigenes Bier hinterher raus? Nee, also ich glaube, so schnell geht es ja nicht. Also da siehst du einfach, wie das funktioniert. Ja. So, ich muss mir das nochmal anlesen. Also da gucken wir praktisch zu und trinken dann ein paar Bier, das ist dann nächsten Sonntag. Und dann den Termin mit Carsten und Martin, das ist, glaube ich, ein richtiger Kurs. Ja, da muss ich mich nochmal schlau machen. Okay. Du kannst uns dann irgendwie... Ich werde berichten. Ich werde berichten, ja. Live-Berichterstattung bitte. Per Twitter. Ja, hier, Bierbraukurs mit Feschbergplatte für 29 Euro. Ui. 39 Euro, so. 39 Euro, so. Ja, Live-Berichterstattung auf Twitter. War ein Thema, was ich jetzt noch kurz vor knapp noch auf die Agenda genommen habe. Anlass des Ganzen war es, dass ich heute Morgen irgendwie auf der Couch lag und ein Ultra-Trail-Marathon-Rennen live auf Twitter verfolgt habe, was da gerade im Baskenland, also da, wo Kollegen von mir arbeiten, verfolgt habe. Und da fand ich eigentlich ziemlich cool, dass da wirklich mehr oder weniger Amateure oder also keine professionellen Medien da das Ganze live tweeten und über eine Randsportart berichten. Ja, weil ich sag mal so, Ultra-Trail-Marathon, gut, gibt es eine relativ große Anhängerschaft, aber das ist jetzt kein populärer Sport. Also ihr wüsstet wahrscheinlich noch nicht mal, was sich da genau hinter verbirgt, wenn ich es nicht schon mal, glaube ich, erzählt hätte. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das hatte so ein bisschen was von Radiorundfunk. Wisst ihr, was ich meine? Früher hatten wir doch, ich höre heute noch teilweise gerne, wenn ich so lange im Auto sitze manchmal und dann kommt so die Bundesliga-Konferenz oder sowas, finde ich das eigentlich fast spannender, das am Radio zu hören, als im Fernsehen zu schauen. Und so einen ähnlichen Effekt hat auch dieses Live-Tweeting, dass du halt immer so im Minutentakt irgendwie was bekommst und dass du über Ereignisse, eine Berichterstattung erhältst von Leuten, die direkt vor Ort sind, die da vielleicht nicht ganz objektiv sind, weil sie selbst tief im Thema drinstecken, aber das hat sehr viel Charme. Also es ist nicht so nüchtern und das hat mir total gut gefallen. Und in gleicher Weise fand ich ein sehr interessantes Projekt, da bin ich durch Zufall drüber gestolpert. Jens, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast auch, nach unserem Podcaster-Workshop, den wir ja in Berlin besucht haben, der Jens und ich, wo wir eingangs der Sendung drüber gesprochen hatten, gab es ja die Republika und dann ein Teil der Leute, die auf dem Podcaster-Workshop waren, haben dann das sogenannte Sendezentrum auf der Republika gehabt. Und da wurden dann den ganzen Tag über Live-Podcasts gesendet und bis in die späten Abendstunden. Und da hatte ich dann abends nach der Arbeit durch Zufall mal reingeschaltet und ich habe es nur so eine Viertelstunde reingehört, aber da waren auf jeden Fall zwei Leute da, die haben darüber berichtet, dass sie, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war die Machtergreifung der Nazis. Ja, ja. Dass, die Machtergreifung der Nazis, also wann war das? 33, 9. November? 9. November war das oder was? Gell? Haben sie praktisch dieses historische Ereignis, haben sie recherchiert. Mhm. Die waren beides Geschichtsstudenten oder hatten schon fertig, also Historiker waren das, hatten schon fertig studiert, ich weiß nicht mehr genau, und haben praktisch diesen Tag und alles, was sich an dem Tag abgespielt hat, live getweetet. Also hatten einen Account, der da irgendwie hieß, keine Ahnung, Machtergreifung oder was auch immer. Mhm. Und du hast dann praktisch in Echtzeit, in Anführungszeichen, das wieder per Twitter nachverfolgen können. Und also das finde ich eine faszinierende Idee und fand ich unheimlich spannend. Also deshalb sind das so zwei Sachen. Einmal, du kriegst eine Live-Berichterstattung über Ereignisse, über die normalen Medien nicht berichten. Das finde ich eine tolle Anwendung von Twitter. Und die andere Idee eben zu sagen, ich mache mir die Mühe, ich recherchiere ein historisches Ereignis und tue das wieder nachspielen, in Anführungszeichen. Oder finde ich total abgefahren. Mhm. Weiß nicht, ob ihr sowas auch spannend findet. Ich kann da den Twitter-Account Jesus von Nazareth empfehlen. Okay. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich bepisst vor Lachen. Und zwar in der Adventszeit. Das ist ein Projekt einer evangelischen Kirche in Deutschland gewesen. Die haben so wie heißt denn diese Geschichte? Also diese Jesus-Geburtsgeschichte mit Josef und Maria ziehen nach Nazareth zur Volkszählung. Haben die eben auch versucht, so in Echtzeit nachzuerzählen. Aber so ein bisschen angepasst auf heutige Sprache und heutige Verhältnisse und Realitäten. Und es ist wirklich zum Schießen. Ich kann das jetzt leider nicht in der Art und Weise wiedergeben, wie es eigentlich wiederzugeben wäre, um das korrekt zu würdigen. Aber also alle, die irgendwie auf Twitter mal suchen wollen, ich glaube, der Account heißt Jesus von Nazareth oder Josef von Nazareth oder irgendwie sowas. Hervorragend. Ja, und ich meine, letztendlich, ich gebe dir schon recht, es ist halt einfach eine coole Art und Weise des Konzeptes von Bürgerjournalismus. Ja. Mhm. Ich glaube ja bis heute, dass viele Anwendungen im Netz unglaublich gut dafür geeignet wären, um so regional und lokal Berichterstattung zu machen. Weil letztendlich kostet das ja nichts. Ja, du musst da nicht groß irgendwie in Infrastruktur, Software und Hardware investieren, sondern du brauchst halt irgendwie ein Mobiltelefon, mit dem kannst du Fotos machen und einigermaßen normal und unaufwendig Texte schreiben. Und ich meine, das ist eigentlich genau das, was in solchen Lokalblättchen drin steht. Plus Werbung natürlich. Ja. Ja, nur das Problem ist, glaube ich, dass halt einfach die Leserschaft dieser Lokalblättchen, das sind ja meistens dann genau die, die eben nicht im Internet unterwegs sind. Ja, aber die sterben ja auch aus. Das ist eine Sache, das ist ein Problem, das löst sich mit der Zeit. Das regelt die Natur. Ja, also ich habe das auch schon häufiger gemacht. Ja, irgendwelche Ereignisse waren, ich den Hashtag irgendwie gesucht habe und dann diesem Hashtag mal gefolgt bin für einen Abend. Also schon, ich sag mal, das gibt's ja auch, wird ja der Tatort live vertwittert, also in dem Sinne, dass aber das finde ich halt was anderes. Ist das andere, ob jetzt, oder was ich jetzt, auf dem Podcast, der Workshop, da hat ja dann auch Gott die Welt dann darüber geschrieben, von allen, die da waren, oder die Republika oder sowas. Das ist ja das eine, dass du praktisch vielleicht an einem Ereignis teilnimmst und dann praktisch siehst, was passiert da so. Oder halt dieses konsequente Berichterstattung machen, ja, also praktisch wirklich wie ein Journalismus. Und das finde ich wirklich extrem gut, ja. Was mich da nur so ein bisschen stören würde, also beim Radio kann ich das total nachvollziehen, aber da mache ich nebenbei, da kann ich noch stricken oder so ein Kram machen, ja. Aber da muss ich ja eigentlich... Hast du gerade stricken gesagt? Ja. Das war nur als Beispiel, was man halt... Er wollte sagen, nebenbei, Bier trinken und Steak. Zum Beispiel. aber da muss ich ja, also da bin ich ja, also da kann ich jetzt nicht so, da muss ich jumpen immer, oder? Da muss ich ja, ich habe das selber noch nie gemacht, weil ich muss ja immer lesen. Also da bin ich nicht so, weil ich mag das gerne so Hörbuch hören oder sowas, Radio, bei Wortbeiträgen, das ziehe ich mir gerne rein beim Autofahren oder auch mal Sonntagnachmittag, das finde ich cool. Aber da machst du nebenbei, kannst du irgendwas machen, da kann ich abwaschen, egal was, da kann ich bügeln. Ja. Das kann ich aber da nicht so, oder? Ja gut, das Schöne ist ja, dass du das auch zeitversetzt machen kannst. Du musst ja dann nicht, also ich zum Beispiel jetzt dieses Rennen heute Morgen, was ich da verfolgt habe, war ja jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit im Minutentakt da drauf geguckt habe. Ich habe da halt alle halbe, dreiviertel Stunden reingeschaut, dann waren da halt wieder, keine Ahnung, 30, 40 neue Tweets und dann habe ich mir halt innerhalb von 5 Minuten durchgelesen und dann ging es halt weiter. Also das hat halt auch dieses Zeitsouverän. Das finde ich schon ziemlich cool, ja. Ja, ist auch halt schön, weil man halt von Sachen erfährt, auch live quasi oder halt relativ zeitnah, von denen man normalerweise nicht hören würde. Später dann halt irgendwann mal über eine Internetseite, die dann vielleicht einen Blogbeitrag darüber schreibt. Mhm. Genau. Das ist schon cool. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen, ja. Jo. Kai, du hast noch immer kein Haus, ne? Was heißt hier so, vorwurfsvoll noch immer kein? Gekauft oder, was, oder erworben, oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Dann hast du auch immer noch keine Paketbox. Ja, da habe ich mich schlau gemacht. Das kannst du aber auch in einem Mietshaus wohl. Das geht wohl auch, ja. Mhm. Also worüber reden wir? Wir reden über ein Angebot der Deutschen Post bzw. DHL, die das Konzept der Paketstation, wo man als normaler Kunde seine Pakete hinschicken lassen kann und die dann zeitsouverän abholen kann. Dieses Konzept drehen die sozusagen um und stellen dir eine Box vor deine Haustür oder in den Eingang deines Mehrfamilienhauses und liefern dort die Pakete, die an deine Adresse geschickt werden, ab. Und ohne, dass du daheim sein musst und jetzt irgendwas unterschreiben musst, sondern einfach so reinlegen mit Schlüssel und Keycard, gilt dann als zugestellt. Und gleichzeitig kann man aber auch zeitsouverän verschicken. Das heißt, du musst nicht mehr zur Postfiliale gehen und sagen, hallo, ich würde hier gerne das Paket an nach Honolulu schicken, sondern Paket packen, Briefmarke online kaufen, ausdrucken, draufkleben und rein in die Paketbox und der DHL-Bote holt die sich dann raus und dann ist das ganze Ding sozusagen auf dem Weg und Richtung Empfänger. Ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon mal andiskutiert. Ja. Ich finde das eine super Geschichte. Also ich komme, wie gesagt, momentan habe ich das Glück, dass ich mir alle meine Pakete in die Firma schicken lassen kann und dann da nicht das Problem habe, dass ich zur Post rennen muss. Aber wenn das nicht gegeben wäre, dann würde ich das, glaube ich, sobald das irgendwie verfügbar wäre, mir holen. Ja. Mhm. Weil ich glaube, ich habe jetzt die Preisstaffel nicht mehr so richtig im Kopf. Das ist relativ günstig, ja. Ich glaube, 10 Euro im Jahr oder irgendwie so. Ja, ab 1,99 pro Monat. Ja, also wenn du das überlegst, allein die Zeit und den Sprit, den du verfährst, um da in so ein scheiß Postzentrum zu fahren und dir das zu holen, das hat mich das schon Nerven gekostet. Mhm. Ja. Also weil du musst dann früh irgendwie aus der Arbeit weg oder musst dich samstags morgens hinquälen oder was auch immer. Ja. Und das würde halt auch dazu führen, dass du vielleicht noch mehr dann auch bereit bist, dir online was schicken zu lassen. Ja, also. Ja, finde ich richtig. Finde ich, geht mir ähnlich. Also bei uns ist jetzt, wir haben jetzt ein bisschen besser, weil die DHL bei uns jetzt irgendwie richtig ausliefert. Früher war das ein bisschen anders. Das war nur so ein Typ im Auftrag der DHL. Das sind ja über die armen Schweine, die quasi pro Paket bezahlt werden. Das bedeutet, der hatte definitiv keinen Bock, bei uns reinzugehen. Wenn wir nicht da sind, macht er auch nichts. Also der ist bei uns definitiv oftmals, obwohl wir zu Hause waren, ist er vorbeigefahren und hat einfach dann nichts gemacht. Und im Nachhinein haben wir dann eben, über das Tracking haben wir halt dann mitbekommen, dass wir nicht zu Hause waren und unser Paket halt in der Filiale abholbereit ist. Und das hatten wir sehr oft. Jetzt ist es wenigstens so, dass sie es bei uns anliefern, weil wir aber meistens natürlich zu der Zeit nicht zu Hause sind, wird es dann unten im Erdgeschoss, da wohnen zwei relativ alte Ehepaare, die sind natürlich immer da und die nehmen alles an. Was mich mittlerweile schon ein bisschen nervt, weil irgendwie tun mir die beiden auch irgendwie so ein bisschen leid, weil ich irgendwie ständig bei denen Pakete abholen muss. Irgendwie. Das ist ja weißt du, was uns mal passiert ist? Mhm. Wir haben für einen Nachbarn ein Paket angenommen. Ja. Ich glaube, es war UPS oder... Ist auch eigentlich egal. Wir haben das Paket angenommen. Und der kam und kam nicht zu uns runter. Hat das scheiß Ding nicht abgeholt. Und irgendwann ist dann meine Freundin hochgegangen und der hat die dann echt angeblufft, dass sie so lange das Paket behalten hat und es hat sich dann irgendwie rausgestellt, dass die ihm keine Benachrichtigungskarte eingeschmissen haben. Mhm. Ja, das machen die. Ja, wobei dann aber dann, wenn du je nachdem, wo du dann bestellst, müsstest du ja dann online nachschauen können, wo es gelandet ist, aber gut, ja. Und selbst wenn, darf er sie ja nicht anblöffen, oder? Ich meine, das ist ja nicht ihr Problem, dass er keine Benachrichtigungskarte bekommt. Ja, das war da irgendwie alles nicht klar. Also das ist, ja, sowas läuft halt häufig schief. Da ist mal öfter eine Watschen ganz angebracht. Ja. Ja, also das finde ich, also das ist halt unverschämt. Ja, aber läuft halt häufig schief, solche Sachen, wenn du irgendwie für jemanden irgendwas machst, ohne dass du dafür tatsächlich einen Auftrag hast. Ja, ja, ja klar. Ja. Das wird damit natürlich verringert. Also ich würde mir so ein Ding auch liebend gerne bei uns in den Innenhof stellen lassen. Mhm. Nicht dagegen. Aber ganz ehrlich, also den Aufwand da jetzt bei unseren Vermieter anzufragen, ob das in Ordnung wäre. Und wir haben ja eine Firma, meine Firma, denen das Haus gehört. Ich weiß genau, dass das einfach Sisyphus-Arbeit und mehr Aufwand als ganz vergessen. Ja. Ja. Aber wo wir gerade von Paketen und so weiter sprechen, ich hatte es ja auch schon mal auf, das müssen wir vielleicht mal ganz kurz anreißen, das Thema Bier-Abo. Habt ihr das mal euch mal angeschaut, was ich da gepostet habe? Ich finde das halt total geil. Ich hatte jetzt nochmal geschaut, was es für Möglichkeiten gäbe, dass wir einfach interessante Biere trinken. Und da gibt es halt die diversesten Varianten. Also gibt es unheimlich viele Anbieter. Ja. Das scheint wohl relativ populär zu sein, dass du dir halt so ein Bierabonnement abschließt. Ja? Dann kriegst du irgendwie das eine, was ich da rausgefunden habe, 7 deutsche Biere plus ein internationales. Kriegst du dann jeden Monat ein Paket. Und kostet dann halt 20 Euro. Ja, ist jetzt nicht billig, aber finde ich eigentlich eine coole Sache. Ja? Also bin ich mal überlegen, ob ich mir da mal so ein Bierabo shoppe. Ja. Wäre halt auch cool für den Stammtisch, ja. Ist schon lustig. Muss man überlegen. Wobei das halt für uns dann zu viel ist, ja. Also ich sag mal, wir ziehen ja nicht in einer Folge 8 Bier durch, ja. Ja, schwierig. Jetzt, wie heißt dein Bierhändler des Vertrauens nochmal? Pachmeier. Das ist echt, ich bin ja echt im Niemandsland, was die Biershops betrifft. Ja, das ist so furchtbar. Wir haben bei uns auch so einen kleinen, das ist eher so ein Zeitungskiosk, der halt einen Getränkemarkt mit drin hat. Und der hat halt viel so Raritätenkram. Das finde ich ganz cool. Da versorgt mich meine Freundin dann immer, wenn die da vorbeiläuft mit dem Kind, wenn sie auch unterwegs ist. Dann geht sie da rein und bringt mir dann ein Fläschchen mit irgendeinem lustigen Kram. Letztens habe ich Bayerisch Pale Ale bekommen, das war auch. Okay. Ja, da muss ich auch wieder auf die Bierprobierer verweisen. Bin ich drüber gestolpert. Haben sie ein Bier probiert von einem einem Bierprobierer mal ein Dorf probiert. Ja, von einem Türken aus Nürnberg, der muss wohl der totale Bierenthusiast sein. Der hat eine Tanke, so eine Supol-Tanke in Nürnberg. Und der hat wohl an der Tanke, oder in der Tanke kannst du wohl 75 oder 80 verschiedene Sorten Bier kaufen und hat mittlerweile auch einen Getränkemarkt, wo du dann auch irgendwie 120 verschiedene Sorten Bier kaufen kannst und hat jetzt eben eine Brauerei, eine kleine gefunden, die jetzt ein Bier nach seinen Vorgaben braucht. Ja. Also ich habe schon gesagt, das nächste Mal, wenn ich in München bin, muss ich am Rückweg, werde ich einen Zwischenstopp in Nürnberg machen und dann mal da in der Tanke, weil das ist ja, ich habe immer das Problem, sonntags keine Shops mehr auf, aber dann in der Tanke werde ich dann mal ordentlich einkaufen gehen. Ja. Sehr cool. Das macht mich alles fertig hier. Wieso? Ich bin gerade auf bieratelier.de. Die Agentur für Biergenuss und Braukultur. Die haben ein Heft, das heißt Bier und Brauhaus und haben einen Workshop oder ein Symposium, das zweite Biersymposium 2013 organisiert. Mhm. Ach, mit einem Video und Pipapo, das ist ja total absurd. Treffpunkt im Fränkischen Brauereimuseum in Bamberg. Ja, aber Bamberg geht es einiges. Wenn du mal überlegst, was es da alles für einen Schwachsinn zum Wein gibt, ja, das ist einfach bei Bier einfach noch nicht so akzeptiert. Biergrüßung im Fränkischen Brauereimuseum. Biergrüßung? Biergrüßung. Das ist eine Biergrüßung? Ja, stimmt, hier dieses Magazin Bier und Brauhaus, das gibt es bei dem Bierabo, umsonst das. Genau. Ja. Also, wenn das. Bierabo. Ich sag's euch, wir müssen Bierabo shoppen. Ja. Bierabo ist nicht so schlecht. Da müssen wir ja unsere Frequenz erhöhen, ja. Ja, wir dürfen halt. Vielleicht sollten wir einfach nur noch trinken und gar nicht mehr Themen vorher raussuchen. Genau, sondern wir einfach trinken einfach und das Thema ergibt sich daraus. Ja. Ja, am Anfang wird es wahrscheinlich ein bisschen zäh. Ich meine, nächste Folge haben wir dann sozusagen halt Jubiläum. Lustig, ja. Ich meine, nächste Folge haben wir Jubiläum, da wird es mal Zeit, unser Programm umzustellen. Da können wir auch mal experimentieren. Ja. Logisch. Da trinken wir mal gewaltig ein. Ja. Hoppla, aber vielleicht sollten wir das nicht direkt so unter der Woche machen, wo jeder am nächsten Tag vielleicht auch noch einen Termin hat. Wichtig. Ey, das müssen wir dann müssen wir vielleicht echt mal einen Samstag anpeilen in München, ja. Mit in der Bar. Ja. Im alten Ofen. Aber das Alten sogar mitmachen. Das könnte sein, dass die mitmachen, ja. Aber ja, können wir machen. Aber was haben die für ein Bier? Ich weiß gar nicht mehr. Haben die da einen Augustiner irgendwas? Nee, Spaten oder so. Okay. Egal. Also für uns wäre die ideale Kneipe eigentlich das Aufsturz, jetzt wo wir in Berlin waren, für so eine, Folge. Das wäre eigentlich optimal. Ja. Ich sehe gerade, Amazon bietet auch das Bierabo eigentlich also im Programm. Das bedeutet natürlich, es kommt in irgendwelchen Shops. Aber da kriegst du eine Übersicht über das fette Bierabo. Da geht so einiges. Hier so ein Bierabo für 200 Euro. Ja, was ich richtig unverschämt finde? Ich habe bei Amazon nach Tegernseher geschaut und dann wollen die für 9 Flaschen 14,95 Euro haben. Das finde ich ganz schön teuer. Aber jetzt, was mir aufgefallen ist, habe ich mich, die Tanke, die bei dir um die Ecke ist, die Shell, da kannst du auch Tegernseher kaufen, kastenweise. Ach, cool. Das nächste Mal da einfach einen Kasten mitnehmen. Ja, klar, natürlich. Dass wir da nicht drauf gekommen sind. Ja, eigentlich doof. Ja, manchmal fehlt es einfach an dieser praktischen Umsetzung von Intelligenz. Naja. Gut. Sollen wir nochmal über Wirtschaft reden? Was wäre jetzt? Ich habe gerade überhaupt keinen Bock darauf. Auf was? Also, dann lass uns auch ich habe darüber auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Die Ahnung hat nur der Kai. Ja, dann lass uns doch über was anderes reden. Wir müssen ja nicht drüber reden. Können wir schon. Ich höre mir das auch gerne an, weil ich glaube, das ist nicht so spannend. Das ist nicht so. Was? Direkt nicht so. Nicht so? Na dann? Ja, nee, komm, lass mal das Thema Siemens aus, oder? Jo, also nur zum Hintergrund Siemens gegen GE im Übernahme. Das schneide ich sowieso raus. Auch wenn wir es besprochen hätten, wäre es rausgeschnitten worden. Wir machen immer One Take, Uncut. Nee, nix. Nee, ich gehe da schon noch einmal kurz drüber. Fischi, du wirst dich umschauen. Ah, hier. Der uns zensiert so einiges. Ficken, sau, ficken. Ja. Sau, sau, sau, ficken. Ja, eigentlich, muss ich sagen, wir haben ja eigentlich unterrepräsentiert. Hitler ist ja bei uns auch unterrepräsentiert. Ja, das mit anderen Podcasts. Also haben wir Hitler jemals schon so wirklich? Ja, doch, ich glaube, wir hatten Thema? Schon ein Programm. Okay. Was, das gehört sich einfach für einen deutschen Podcast. Schon mal Hitler im Programm. War er schon da? Ich glaube schon. Also ich hatte ihn noch nie. Er ist wieder da. Ja. Das übrigens mit dem Angriff Stein hat sich das alles in Ordnung gekommen. Nein, by the way, ein überragendes Hörbuch. Er ist wieder da von Stromberg. Das Buch weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen, aber ich habe das Hörbuch gehört und das liest ja der Stromberg. Ja. Du heißt ja nochmal der. Von Farian. Nee, du weißt schon, wie der heißt. Maria Brandauer. Nein, ach, der hat auch so einen komischen Namen. Der ist auch mit Maria mit Freunden. Deswegen Christoph Maria Herbst. Ach, deswegen komme ich auch. Christoph Maria Herbst, genau, so heißt der Fraggle, ja. Aber der macht das so lustig. Ich habe mich kaputt gelacht. Also kann ich jedem empfehlen, das. Mhm. Und überhaupt muss ja mehr Hitler sein, ja. Also. Okay, ja, was ist denn dann das nächste Thema? Ja, jetzt? Schwachsinn. Schwachsinn ist auch okay. Mir meine früher. Das ist das Starkbier, liebe Hörerinnen. Ja, die Zunge wird lahm. Das Gehirn hängt hinterher. Unser nächstes Kapitel, unser nächstes Thema dreht sich um Ammenmärchen. Nämlich den Schwachsinn, den man als Eltern aus pädagogischen Gründen erzählt und wo man erst als Erwachsener oder Heranwachsender in der Adoleszenz erkennt, was für ein Schwachsinn die Eltern eigentlich erzählt haben. Bei mir war es... Adoleszenz. Bitte? Ende Adolf. Er jetzt versucht er sich extrem gesagt. Gewählt auszudrücken, weil er noch beweisen möchte, ich kann ja selbst. Ich kann ja, wenn ich will. Ich will nur nicht. Wenn ich will, dann auch mit Starkbier. Genau. Bei mir war das folgendes: Jedes Mal, wenn ich ein Eis wollte, haben meine Eltern gesagt, ja, du kannst ein Eis haben. Aber denk dran, auf Eis kein Wasser in den Magen. Also, wenn du was trinken willst, musst du eine halbe Stunde warten. Sonst platzt du. Oder? Nee, dann kriegst du halt Bauchweh. Mhm. Hast du schon mal getestet? Ich habe mich bis heute nicht getraut. Also das war sehr prägend. Ja, halt so ein Ammenmärchen, ja. Oder diese ganze Prägung, die man erfährt durch solche Märchen, die einem erzählt werden. Die Emilia zum Beispiel. Also echte Märchen? Keine 2,5 Jahre alt, findet Wölfe doof. Weil die halt irgendwie zwei Kinderlieder mit Wolf und Fuchs und was ich kenne, Rotkäppchen auf bei mir als iPhone-App mal gespielt hat, ja. Da gibt es so ein Hörbuch mit Interaktion. Und da muss man dann irgendwie den Wolf fangen. Ja, ganz unspektakulär und kinderfreundlich, aber da wird halt dann irgendwie am Schluss dann doch der Wolf zum Bettvorleger. Und ich hab tatsächlich häufig diese armen Märchen noch von meinen Eltern noch so im Hinterkopf. Also wie gesagt, dieses Trinken auf Eis, kein Wasser auf Kirschen. Was ist mir noch eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe? Jetzt ist es weg. Ich bin nicht schon die ganze Zeit im Überlegen, ob meine Eltern mir auch irgendwie so einen Quatsch erzählt haben, aber ich tue mich echt... Finger nicht in die Steckdose. Also, ja, gut. das arme Märchen kann ich auch nicht verstehen. Also, totaler Schwachsinn. Richtig bescheuert. Ich kann mich nur so ein bisschen an dieses, wobei ich nicht weiß, ist es ein arme Märchen oder nicht, ist halt so, wenn du gegessen hast, darfst du nicht gleich schwimmen gehen. Das hat meine Mutter schon öfter mal gesagt. Aber ist das wirklich so? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich schon mal getestet? Bestimmt. Aber ich kann mich auch nicht erinnern. Ja, offensichtlich bist du nicht untergegangen. Nee. Also vielleicht wird man da müde oder träge, aber ich glaube jetzt nicht so, wie man das dann als Kind, also ich habe ja als Kind dann gedacht, ich esse jetzt und ich hüpfe dann ins Wasser und ich kann dann einfach nicht mehr schwimmen. Ich bin dann wie so ein Stein, der so dermaßen untergeht, weil er zu schwer wird oder weil er dann irgendwie so träge ist, dass er einfach nicht mehr schwimmen kann. Okay. Also ich hatte halt dann wahrscheinlich eher Angst, aber wahrscheinlich wird man halt einfach nur ein bisschen müde und ich denke nicht, dass das wirklich problematisch ist, oder? Ich könnte mir jetzt zumindest so wissenschaftlich da keinen Reim draus machen, was da das Problem sein sollte. Ich mir auch nicht. Ich habe da auch, also ich habe, glaube ich, wenig am Märchen erzählt bekommen, oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, man kann sich auch an vieles nicht erinnern. Also, ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Bei mir kommen ganz viele so Kindheitserinnerungen wieder zurück, dass ich mich erst wieder erinnern kann, seitdem ich selber eine Tochter habe. Ist denn eigentlich bei euch so, und das ist zwar jetzt ein bisschen anderes Thema, aber habt ihr so als Kind so Sachen, die ihr überhaupt nicht gemocht habt? Also sei es jetzt irgendwas zum Essen zum Beispiel und das ihr heute mögt oder die ihr heute immer noch so verabscheut? Also man sagt immer, Kinder mögen keinen Spinat und solche Geschichten. Hattet ihr sowas? Dass er sagt, das hat sich dann geändert im Laufe der Zeit? Also, ich habe zwei Schwestern, wir sind drei Geschwister und mein Vater erzählt immer, morgens hat er immer Müsli gegessen oder halt eigentlich Joghurt mit Haferflocken hat er reingehauen und er hat sich immer Rosinen reingeschmissen. Das schmeckt ihm halt. Frisst er heute eigentlich nicht mehr so oft, aber damals hat er es eigentlich oft gemacht. Und er erzählt immer, früher musste ich euch die Rosinen immer einzeln rausholen, weil ihr die, also ihr habt nur diese Rosinen gegessen, sonst habt ihr nichts gegessen. Ach so. Ja? Und heute finde ich die eigentlich nicht mehr so gut. Ich esse die schon mal mit, wenn die in so einer Zimtschnecke, nee, in der Zimtschnecke sind die nicht drin, aber in dieser anderen, mit Zucker überzogenen, da sind die schon drin, in der Nussschnecke sind die immer so ein bisschen mit drin. Da esse ich sie schon mal mit, aber ich finde die jetzt nicht mehr so geil. Ich habe halt früher eine Abneigung gegen Käse jeglicher Art gehabt. Das hat sich ein bisschen gelegt. So richtig der Käsefreund bin ich heute auch nicht, weil ich finde, das stinkt einfach wie vollgekackte Kinderwindel teilweise. Okay. Wie voll gekackte Käse. Ja, so hörst du schon so einen richtigen, fiesen, stinkigen Käse. Ja, da gibt's schon da kannst du mich auch mitjagen. Ja. Kannst du mich auch mitjagen. Ja. Und das möchte ich einfach nicht. Vielleicht schmeckt es gar nicht so schlimm, aber ich möchte es einfach nicht in den Mund nehmen. Spargel? Spargel habe ich früher nicht gemocht. Ich glaube, das geht vielen. Kaffee? Ja, Kaffee ist zum Beispiel für mich so ein Thema, das habe ich auch immer gehasst und habe ich echt, also ich glaube, bis ins Studium hinein eigentlich nicht getrunken. Ja. Und heute trinke ich eigentlich gerne Kaffee. Ja. Also gerade Espresso oder so. Ja. Das ist für mich auch so ein typisches Beispiel, wo ich auch gesagt habe: Bäh, Kaffee, was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Geschmacksempfinden so ein bisschen hormonell altersgesteuert ist und dass du diese ganzen Bitterstoffe erst mit dem Alter lernst zu schätzen. Also bestes Beispiel Bier, Kaffee, was gibt's noch? Ja, Käse. Dunkle Schokolade mag ich, oder würde ich auch erst jetzt essen, als Kind würde ich die nicht essen. Ja, fand ich als Kind schon auch in Ordnung. Fand ich nicht gut. Zumindest war ich dem nicht abgeneigt. Ja, also keine Ammenmärchen groß eurerseits. Zumindest nicht. Ich verstehe immer nicht den Zweck davon. Hm. Ja? Also weil ja, ich glaub, also du möchtest ein gewisses Verhalten dadurch erzielen. Ja. Aber was ist der Sinn, dass du ein Verhalten unterbindest, was an sich gar nicht schlimm ist? So, was ist das Problem mit Eis essen und Wasser trinken? Ja, ich glaube nicht, dass das Bewusstsein dann da war, dass es nicht schlecht, dass es nicht schlimm ist, sondern dass es schon eigentlich der Sinn war, das Kind vor irgendwas zu schützen. Das ist ja, das Märchen an sich ist ja eigentlich auch so ein Medium dafür, den Kindern irgendwas beizubringen. Und das Ammenmärchen ist eigentlich nur so ein Auswuchs daraus, dass halt Eltern natürlich keine Literaten sind und keine tollen Autoren, sondern halt einfach dir irgendwas erzählen, weil sie halt das schon von ihren Eltern mal gehört haben oder von irgendwoher gehört haben, dass es nicht gut ist. Und die wollen dich ja eher von irgendwas schützen. Ich glaube nicht, dass sie das dir irgendwas erzählen wollten aus Spaß. Davon haben sie ja nichts. Mhm. Sondern die dachten schon, das tut dir dann weh, wenn du gleich Wasser drauf trinkst. Und davor wollten sie dich bewahren. Ja, ich habe heute erfahren von der Caro, die hat mir verraten, dass diese ganzen Märchen gar nicht so schlimm sind, wie man immer denkt für Kinder. Weil ja, lehrreich sollen sie sein. Nee, gar nicht aus diesem lehrreichen Gedanken heraus, sondern einfach aus diesen Narrativgedanken. Also es gibt ein klar abgegrenztes Böse und ein klar abgegrenztes Gut. Und das führt zu Sicherheit und also so einem klaren Weltbild sozusagen. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, diese ganzen Grimms-Märchen und tralala, das fördert nur Vorurteile und sinnlose Gewaltfantasien. Mhm. So à la Hänsel und Gretel. So, aber für Kinder scheint es wohl eine ganz wichtige Entwicklungsaufgabe zu sein, so ja, gut-böse Bilder zu haben. Das Märchen ist ja so ein bisschen halt, was für die Bibel früher für die Erwachsenen war, ist halt das Märchen für die Kinder. Ich habe ja mal im Grundkurs Psychologie, haben wir ja tiefenpsychologische Deutung von deutschen Volksmärchen gemacht. Mhm. Und was war? Haben wir das gemacht? Nee, du nicht. Du nicht? Nein, in der Schule. Ach so, ich dachte jetzt gerade, wir wären im Studio. Ich bin ja manchmal ein bisschen senil. Ja. Daran hätte ich mich, glaube ich, erinnert. Ja. Und was war das Ergebnis? Dass es eigentlich in jedem Märchen um Ficken geht. Was? Ja. Also das ist ja Ficken oder Schwangerschaft. Okay. Also es geht wirklich Beispiel immer. Sonst never happens. Wie ist das bei Frau Holle? Da ist doch so, dass sich, ich bin so unbewandert im Märchen. Also bei Frau Holle ist es so, dass sich irgendeine Protagonistin, die mit der Spindel in den Finger sticht und das Blut auf irgendwie weiße Federn tropft, und das kannst du halt dann irgendwie interpretieren als Menstruationsblut, ja, und irgendwie. Oder Entjungferung. Ja, oder Entjungferung, genau. Oder irgendjemand bäckt ein Brot in irgendeinem Märchen oder hat Steine in der Hose, ja. Da weißt du gleich immer, so was Sache ist. Ja, oder dachtet ihr, ich meine, ganz ehrlich, Psychologie-Grundkurs, wie alt wart ihr da alle? 18, 19, da denkt man sowieso an nichts anderes. Ist richtig, ja, ja, klar. Also resultiert das Ergebnis eigentlich daraus. Du meinst, das war schon vordeterminiert? Ja, ja, klar. Ah, okay, also wenn 17-Jährige, 18-Jährige, 19-Jährige Psychologie betreiben, genau. Egal was, geht's immer. Ja, natürlich, klar. Egal, was sie interpretieren wollen. Ob es Kunst ist, was wir gemacht haben, also wir haben ja im Kunst, LK haben wir eigentlich die ganze Zeit nur. Also egal, wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass es oft wirklich nur darum geht. Aber wenn du mal wirklich so alte Gemälde, so große, dann kannst du mal reinschauen, Lehnbachhaus und sonst irgendwo. Da geht schon einiges ums Ficken. Geht einiges. Einiges ums Ficken. Symbolhaft oder auch tatsächlich? Symbolhaft. Viel symbolhaft. Okay. So aktiv nicht, weil das wäre ja, hui, also kannst du nicht so einfach mal. Pornografie war damals eher nur im Verborgenen, wie es Goethe gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Die alte Sau. Kennt ihr so die Goethe-Sachen? Die alte Sau. Außerhalb seines Universums von Faust und Werther. Ja, aber Faust ist ja auch total. In Faust 2. Genau, liest. aber nicht offensichtlich immer, sondern immer schön hintenrum. Aber der hatte auch sehr pornografische, offensichtliche Sachen. Ja, okay. Als aber die hat er natürlich nicht so veröffentlicht, weil fanden die Leute nicht so cool damals. Letztlich dreht sich doch alles nur um die Liebe. Oh Gott, Liebe. Wie kommen wir jetzt von Ficken auf Liebe? Ja, ich muss halt jetzt mal ein bisschen romantisch umschrieben. Ja. Also sagen wir mal, letztlich dreht sich alles ums Ficken, oder was? Ja. Ja. Da fällt mir jetzt kein guter Abschlussspruch ein. Außer den ganz offensichtlichen, die ich dann aber dann... Nee. Nee. Ein bisschen Selbstachtung habe ich noch. Echt? Ja, auch nach 2 Starkbier. Oder eigentlich habe ich mal eins getrunken. Ja, in Summe. Ich würde sagen, wir belassen es damit. Mhm. Und bereiten uns schön auf die WM vor und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi. Ciao, ciao.